Ach, so wichtig ist dir das gar nicht mit der Anmoderation? Nein, nö, ich mach's gerne, weil meistens die anderen aber ich zu mach's, blöde sind. Das wollte ich gar nicht sagen. Manchmal zu unspontan und nicht wissen, was sie sagen sollen, aber. Naja, also ich finde, dass du dich bis jetzt also als Lead-Commentator da immer sehr, sehr gut geschlagen hast. Übrigens, heute ist es ganz wichtig. Aber bei uns bin ich doch nicht der Lead-Commentator, oder? Nee, bin ich das? Nee, da bin ich immer derjenige, der nicht aufhören kann zu reden. Und das wird heute noch schlimmer, kann ich dir schon sagen, denn. Das finde ich gut. Heute müssen wir aufpassen, Philipp. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute die komplett. Den Anwalt auf der Matte haben, oder was? Erstens das, aber da müssen wir fast jedes Mal mit rechnen. Aber zweitens könnte ich mir gut vorstellen, dass heute die VfB Stuttgart Block. Wie soll man das, die Blockkönige, die Elite der. Hast du, mein Freund Strachia, ja, hat ja so ein Urban Special Edition VfB ja. Stuttgart Trikot rausgebracht ja. Mit dem VfB zusammen. Hast du dir da so eins ergattert? Würde ich niemals tun, Philipp. Aber ich begrüße mal kurz die Leute, dann können wir darüber reden. Hallo. Herzlich willkommen zu Mathelehrer mit Mundgeruch. So, das ist nämlich so, es gibt nämlich. Das war deine Anmoderation. Ja, was denn? Deswegen hast du jetzt, ich find's ja gut. Ist doch mach, was du willst, ist aber interessant. Punkt. Interessant. Das ist auf den Punkt. Es gibt keine unnötigen Informationen. Keiner will wissen, wo man Mathelehrer mit Mundgeruch auf Facebook findet. Keiner will wissen, ob es das auf Twitter gibt. Keiner will wissen, ob es auf iTunes die Möglichkeit gibt, diesen Podcast zu bewerten. Das will alles. Haben wir eigentlich schon eine iTunes-Bewertung? Ja, bestimmt. Willst du nicht mal kurz gucken? Guck mal kurz bitte. Nee, jetzt, das muss ich jetzt, das mit dem Trikot ist viel wichtiger. Das okay, ist, aber nicht das über das Trikot ablästern, das sind Leute, die ich kenne und mag. Moment. Das, okay, also ich erkläre, ich hole erstmal alle ins Boot, die gar nicht wissen, um was es hier geht. Der VfB Stuttgart hat sich überlegt, mit einem lokalen Hip-Hop, wie soll man das nennen? Die sind ja nicht nur Modeschöpfer, sondern die machen ja insgesamt so auf. Haben Sie es nicht mit dem lustigen Elb-Büro gemacht zusammen? Ja, ja, aber das ist so Künstleragentur, könnte man ja, das sagen. Ist eine, das ist eine Booking-Agentur. Da hat meine Frau Ewigkeiten sehr gearbeitet. Die Welt ist so klein, das liebe ich ja. Also auf jeden Fall haben die mit dem VfB Stuttgart und Puma, muss man an der Stelle sagen, eine Stadtkollektion entwickelt. Und zwar nennt sich das Wir sind Stuttgarter. So, und die Idee war halt einfach, dass man ein Stadttrikot für den VfB Stuttgart entwirft. Es gibt noch anderes Merchandise-Gelumpe, aber dieses Trikot war halt so das Highlight. Und mit diesem Trikot spielte der VfB letzten Freitag gegen Borussia Dortmund. So, und das Trikot ist schwarz, kann, ja, so Tarnmuster hat das, aber hauptsächlich schwarz-grau so. Also kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen. Hast du es gesehen, Philipp? Ja, ja, ich hab's auch, ich hab nicht gesehen, dass sie gesagt haben, die Schweine, jetzt haben schon ganz viele auf eBay für 300 Euro angeboten oder ja, so. Ja, das ist natürlich der Zahn das, der Zeit. Was ich heute erzählen möchte, dreht sich letzten Endes nur um dieses Thema. Es ist so unglaublich, dass du jetzt das ernsthaft? Ja, jetzt pass auf. Aber jetzt erstmal zu diesem Trikot. So, das Trikot. Ich möchte dich übrigens auch sehen. Was ist das für eine einseitige Scheiße hier? Mein du siehst Gott. Mich doch, oder? Ja, aber ich guck nie hin. Ja, und? Aber ich, erzähl mir nicht, dass du nicht die ganze Zeit sabbernd am Monitor hängst. So, jetzt siehst du mich. Komm, flex noch mal. Hier ist er. Hey! So, jetzt pass auf. Dieses Trikot wird also auf den Markt geworfen. Es gibt nur eine limitierte Auflage, wo man sich natürlich schon fragen muss, warum. Also, ja, ist natürlich völliger Blödsinn, wenn du eigentlich damit den Fans... Ich finde es cool. Ich habe auch limitiertes Design-Toy oder limitierte, was weiß ich was Sachen. Das ist halt, da freut sich dann der Fan, wenn er eins ergattert hat und ist besonders glücklich damit. Und ja, aber du bist nicht der VfB Stuttgart und ich glaube nicht, dass das... Also ich halte davon rein gar nichts, von diesem Limitieren, weil genau das passiert... Was jetzt auch passiert ist, es gibt ein paar Leute, die haben das Glück, sich um 12 vor so einen Shop zu stellen und so ein T-Shirt sich zu holen oder so ein Trikot sich zu holen und das dann teuer auf eBay verkaufen können. Und die normalen Menschen, die halt zu dem Zeitpunkt arbeiten, haben halt ein riesiges Problem und sind zu Recht stinksauer. So. Du auch? Aber das hat ja nichts mit du auch? Das war eine Frage. Nee, ich wollte das Trikot überhaupt nicht, aber ich sag dir auch, ich will überhaupt nicht über das Trikot herziehen. Das Ding ist für mich, dieses Trikot hat überhaupt nichts mit Stuttgart zu tun, rein gar nichts. Ja, also wir können ja über Design und so können wir ja diskutieren, aber da gibt's ja immer unterschiedliche Ansichten, ob jemand das schön oder nicht schön findet. Aber das Problem ist, wenn ich ein Stadttrikot entwerfe, bin ich der Meinung, muss das Trikot irgendwie die Stadt und den Verein in irgendeiner Weise widerspiegeln. Und ich weiß jetzt nicht, ob Stuttgart unbedingt für, weiß nicht, für Tarnfarben steht und Schwarz steht. Ich finde da überhaupt gar keinen Zugang sozusagen zu diesem Trikot. Also wenn Mann, das ist der Urban Jungle des Kessels, mein Freund. Ja, dann sollen sie. Nee. Das ist einfach nur Marketing. Nur Marketing. Da geht's ums Geld. Sonst ja, natürlich. Nicht, ja, das ist ja okay, aber dann nicht soll wie bei anderen Trikots, bei den Bayern-Trikots. Da geht's ja nur um die Message, die sie unters Volk bringen wollen. Oder was? Nein, es geht natürlich ums Geld, aber dann soll man nicht so scheinheilig sein und so, hier ist Stadttrikot, wir sind Stuttgarter, fuck you. Es geht überhaupt nicht um eine Sekunde darum, sich jetzt hier mit Stuttgart zu identifizieren oder sonst irgendwas. Das macht sowieso jeder, der VfB-Fan ist, logischerweise. Hier geht es darum, möglichst einen Anreiz zu bieten, noch das dritte Trikot zu kaufen, weil viele von den Hardcore-Fans, die holen sich das Auswärtstrikot, die holen sich das Heimtrikot jedes Jahr und jetzt hat man noch ein drittes Trikot geschaffen und natürlich gibt es wieder genügend Leute, die sich das Ding auch nochmal holen. Ja, und das stört mich so ein bisschen. Also ich bin sowieso kein Trikotträger, sage ich gleich dazu. Ich habe mir... Du hast übrigens heute nicht den Fredboy-Look, den du sonst immer hast. Was ist ein Fredboy? Also du hast so den typischen Fredboy-Look, immer so die so jetzt auch noch so ein bisschen gepumpt, also so übrigens noch nicht unangenehm Bodybuilder-mäßig, aber halt gut durchtrainiert und dann so die Baseballmütze immer so nach hinten, wie ich es in den 80ern gemacht habe. Nein, aber es ist so ein bisschen der Fredboy-Look. Ja, okay, jetzt lenk mich doch nicht ab. Das ist so entscheidend, das brennt mir so auf der Seele. Denn jetzt, ja, hau rein. Jetzt leite ich nämlich zu meinem Thema über, das ich auf Twitter angeteast habe. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, heute wird die komplette VfB-Blogosphäre hier wahrscheinlich zuhören. Denn ich habe auf Twitter angeteasert, dass ich am Dienstag bei VfB im Dialog zu Gast war. Ja, das ist so eine Veranstaltung, da wird eigentlich damit geworben, dass praktisch Mitglieder sich mit dem Präsidium und dem Vorstand, ich möchte mal sagen, ein Wortduell liefern können, ja? Es werden Meinungen ausgetauscht. Da kann endlich mal das Volk auch was dem feinen Herren von da oben, den so. Schlipsträgern sagen, wie es da unten da wird vom Stehplatz den Sitzplatzschwein mal erzählt, wie es da unten aussieht, oder? Ist es das? Sollte man meinen. Okay, es wird schon sehr spannend. Ja, pass auf, weil, wie gesagt, die Veranstaltung nennt sich VfB im Dialog. Also ich muss jetzt, glaube ich, den meisten, die wissen, wie ein Podcast zu abonnieren geht, den muss ich, glaube ich, nicht erklären, was das Wort Dialog bedeutet. Ich kann ja mal sagen, wie es der VfB Stuttgart auslegt. Also der VfB Stuttgart sieht das so, dass man das Präsidium und den Vorstand versammelt, vor den geladenen Gästen und dann einen Moderator beschäftigt, der vorgefertigte Fragen stellt, auf diese Fragen wird dann mit vorgefertigten Statements geantwortet. Danach gibt es die offene Fragerunde, bestehend aus zwei Fragen aus dem Publikum. Dann kommt der Vorstand dran, das gleiche Spiel wird nochmal durchgespielt. Vorgefertigte Fragen werden mit vorgefertigten Antworten beantwortet. Dann gibt es wieder eine Fragerunde mit zwei Fragen. Diesmal sind aber die Fragensteller schon so schlau und sag ich mal, gehen ein bisschen härter ran, weil sie wissen, sie können keine Nachfragen stellen und man kann sozusagen das Anliegen nicht vertiefen. Aber wenn man dann praktisch ein bisschen konkreter nachfragt und ein bisschen aggressiver an diverse Fragen rangeht, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das könnte den einen oder anderen gar nicht so sehr interessieren. Es geht hier hauptsächlich um zum Beispiel die Abschaffung der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, beziehungsweise diese U23-Geschichte. Ist jetzt völlig Latte, aber darüber kann man ja diskutieren, wenn die Mitglieder das Verlangen danach haben, das auszudiskutieren. Dann wird das einfach abgewürgt, das Thema. So, ich habe echt gedacht, das kann doch wirklich nicht wahr sein, dass ihr eine Veranstaltung hier bewerbt und Leute einlädt dazu und dann gibt man diesen Teilnehmern dieser Veranstaltung, die sich die Zeit nehmen, dahin zu fahren nach Stuttgart, nicht mal die Möglichkeit, wirklich in Dialog zu treten. Ja, weil das im Endeffekt hätte ich mir das auch auf YouTube angucken können, da lief es nämlich auch, das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also ich persönlich habe jetzt nicht allzu viel davon gehabt, dass ich direkt Wolfgang Dietrichs alten Furz wegschnüffeln konnte. Das war jetzt nicht für mich ein Mehrwert. Das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also so stelle ich mir Demokratie nicht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Pöbel ist erbost. Ja, du, das wollte ich jetzt mal vornherein loswerden. Aber jetzt kommt ja das eigentlich Interessante. Denn so eine Veranstaltung, die würde ich ja nicht beiwohnen, ohne Hintergedanken. Ich gehe natürlich zu solchen Veranstaltungen immer nur, um so ein bisschen mal zu gucken, wer da mit wem so abhängt, wer überhaupt da bei solchen Veranstaltungen aufschlägt. Und vor allem beobachte ich dann natürlich gerne immer so wichtige Persönlichkeiten des Vereins, wie zum Beispiel so ein Wolfgang Dietrich oder Michael Reschke, das ist der Vorstand Bereich Sport, also derjenige, der letzten Endes dafür sorgt, welche Spieler beim VfB in Zukunft spielen und so. Und man möchte natürlich wissen, mit wem hängen die da so ab, wenn die Kamera aus ist, mit wem sprechen die, mit wem unterhalten die sich etc. Ist fast das Gleiche, könnte man meinen, aber ich dachte, das klingt ein bisschen intelligenter, wenn ich es einfach, wenn ich dreimal dasselbe beschreibe in anderen Worten. So, und jetzt stehe ich da, ich bin allein hingegangen, bin auch nicht gewillt, da groß in Dialog zu treten mit anderen, aber du weißt, was ich meine, ich möchte halt beobachten. So, jetzt komme ich rein und stelle mich da in diese wunderschöne Bar. Ich muss mal sagen, es war schon eine besondere Veranstaltung, weil es fand statt in der Würth Soccer Lounge. Das ist also im Stadion. Aber es ist so deutsch. Ja, ja. Es ist so deutsch. Es ist so Soccer Lounge. Die Soccer Lounge. Vor allem Soccer fucking Lounge. Fußball, Soccer. Das war auch noch das Amerikanische. Nicht mal Football Lounge, so europäisch. Sondern, okay. So, ich komme praktisch rein, hab dann erstmal abgelegt und bin dann straight forward zur Bar gelatscht. Da gab's dann diverse Getränke, ich habe mir eins geholt und habe mich dann da vorne so, ich würde mal sagen, niedergelassen und habe erstmal beobachtet und konnte schon feststellen, okay, wir sind ja 20 Minuten vor der Veranstaltung und es ist noch niemand Wichtiges da. Also es sind die typischen, wie nennen sich hier, die Fanclub-Vertreter und so, die ganzen Erbsen sind da und ja, so ein paar Leute, die man halt von diversen Pressekonferenzen kennt, die dann Fragen stellen. Also sprich Journalisten könnte man sie auch nennen. So, und dann auf einmal kommt hinter meinem Rücken Wolfgang Dietrich hervor. Also nicht aus meinem Rücken, das sollte man hier an der Stelle nicht verwechseln, sondern er kommt hinter mir auf einmal zum Vorschein. Es war nicht Alien Teil 6. Nein, nein, ich drehe mich um und Wolfgang Dietrich, der Präsident des VfB Stuttgart, sagt zu mir, ach Mensch, hallo! Und ich denke erstmal, was geht denn jetzt ab? Also eigentlich denke ich ganz viel in dem Moment, weil das ist so. Hast du eine kleine Erektion bekommen? Nein, weil der kann mich ja nicht kennen, aber er hat reagiert, wie wenn du mich jetzt auf einmal sehen würdest. Und ich denke mir so, ja, fake it till you make it. Hast du da mitgemacht? Ja. Das Mensch, du hier! Ja, ich habe dann du gesagt, als hey, Präsident des VfB Stuttgart hier beim VfB Stuttgart, was ein unglaublicher Zufall. Nein, ich habe gesagt, hallo Herr Dietrich, wie geht's Ihnen? Hervorragend, hervorragend. Mensch, schon richtig was los, oder? Und dann sag ich so, ja, ich bin auch überrascht. Der so, ah ja, du bist eigentlich immer gut besucht hier, schon immer gut besucht. Also, dann bis später. Und läuft weiter. Und ich habe mir gedacht, was geht denn jetzt ab? Und war schon ein bisschen rot geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Typ ist einfach nur ein bisschen, der weiß einfach, wie man mit Leuten umgeht. Ich glaube, dass der schon dachte, ach, guck mal, das ist einer vom Pöbel. Wenn ich dem sage, Mensch, hallo, freut er sich. Ich habe mein UFC-T-Shirt angehabt. Der hat sofort erkannt, dass ich ein ernstzunehmender Journalist bin. Also auf jeden Fall geht's aber noch weiter. Denn hinter Wolfgang Dietrich hat sich der nächste prominente Gast, möchte ich sagen, angepirscht. Nämlich Michael Reschke, wie gesagt, Vorstand Sport. Und dachte dann wahrscheinlich, naja, wenn der Dietrich den Herrn da vorne kennt, dann muss ich den ja auch begrüßen. Und dann hat er gesagt, Mensch, du Alter, Mensch. Dann kommt der zu mir. Der ist so ganz, hat so eine ruhige Ansprechhaltung. Und er spricht auch mit Dialekt. Das ist, glaube ich, so, ich würde sagen, pfälzisch, aber ich müsste es jetzt echt googeln, wo der herkommt. So ein wo man auch mal ein bisschen schmunzeln muss, wenn der redet. So, und dann kommt er halt zu mir und sagt, ja, guten Abend, hallo. Das muss ich übrigens auch bei Schwäbisch. Obwohl, bei Schwäbeln werde ich eher aggressiv. Aber gut, erzähl. Jetzt sagt er, ja, hallo, guten Abend. Ich sage, hallo, Herr Reschke. Geht's Ihnen gut? Ja, freue mich, dass ich hier zum ersten Mal auch vor dem Publikum so sprechen kann. Also halt, erzählt er mir einfach so. Und dann dachte ich mir, ja, Mensch, schön. Ja, schönen Abend noch. Und ist weitergelatscht. Und dann kommt der dritte, und zwar Hitzesberger. Hier, Thomas, Hitzehämmer. Den kennst du natürlich, oder? Den kenn ich. Ja, nicht. Aber der war natürlich viel zu cool. Ja. Thomas Hitzesberger, der hat mich nicht begrüßt. Arrogante Sau. Der ist an mir vorbeigelaufen und wurde dann direkt von, weiß ich nicht von wem, von irgendjemanden attackiert, muss man fast schon sagen. Herr Hitzesberger, haben Sie einen Moment Zeit? Also kurz bevor er da sein Pressestatement praktisch abgeben muss. Und ich habe dann natürlich, wollte ich zuhören, was passiert jetzt? Wie reagiert ein gestandener Fußballprofi, Nationalspieler, deutscher Meister auf so eine Attacke eines Fans? Sagt er, ja gut, einen kurzen Moment hätte ich. Und dann holt dieser Fan original einen Leitsordner raus und will da irgendein Projekt. Alle Autogramme. Nein, er wollte irgendein Projekt besprechen mit Thomas Hitzesberger. wie gesagt, Minuten bevor diese Veranstaltung live on air geht, holt er seinen Leitsordner raus. Und ich weiß nicht, ich habe mich da nicht umgedreht, weil ich wollte natürlich auch nicht so offensichtlich schnüffeln, aber man hat schon gemerkt, dass Thomas Hitzesberger eigentlich gar nicht mehr auf Nachfragen reagiert hat und nur noch so mit so geantwortet hat. Das fand ich schon sehr amüsant, muss ich sagen. Ja, und dann gab es eben diese wahnsinnig langweilige Veranstaltung, die keinem so richtig was gebracht hat. Warum gehst du da hin und dann auch noch alleine? Hast du nichts Besseres zu tun mit deinem Leben? Das ist wirklich so, ich kann dir das nur so sagen, ich liebe das. Hast du Eheprobleme? Nein, ganz im Gegenteil. Alle meine Ehen funktionieren hervorragend. Also, und das simultan. Ja, nee, das Ding ist, ich liebe das alleine auf solchen Veranstaltungen rumzuströmern, weil das die Möglichkeit gibt, sich ständig irgendwo mal da unterzumischen. Ja, also es kommt keiner auf die Idee, so länger als verdächtig anzusehen, wenn du irgendwo alleine rumstehst, habe ich so das Gefühl. Neulich war ich auch bei der großen außerordentlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Was machst du für? Ich bin übrigens, möchte nur mal kurz dazu, bevor wir den ganzen Cast darüber reden. Ich habe mit Fußball, also gerade mit so Vereinsfußball, nicht wirklich viel am Mut. Ja, also nicht, dass ich auf die Leute herabblicke, aber ich finde das nur in die interessant. Richtung. Weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, was mich am meisten interessiert an dieser ganzen Szene. Mich interessiert es am meisten, was diese Leute, die diese Vereine da führen, beziehungsweise die da in Managerpositionen sind, was die von anderen Leuten unterscheidet. Denn so viel intelligenter als viele andere sind die definitiv nicht. Aber irgendwas müssen die anders machen, dass die so erfolgreich sind. Weil es sind letzten Endes ja immer dieselben. Das kann man sich bei allem fragen. Das ist ja nicht nur beim Fußball so. Das ist absolut richtig. Aber der Zugang ist zum Beispiel in die Wirtschaft viel, viel schwerer als Außenstehender. Ja, als beim VfB hast du halt die Möglichkeit, als Mitglied näher an den Verein ranzurücken. Ja, wenn du ach so, willst, ja, okay. Ja, klar. Okay. Das ist halt viel, viel einfacher für mich. Also wenn ich jetzt mal bei der Daimler Hauptversammlung da mitmachen wollen würde, hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit, so nah an irgendwelche wichtigen Entscheidungsträger ranzukommen. Nicht, dass ich jetzt mit denen da großartig reden könnte, was man hätte können. Nach der Veranstaltung sind die alle noch da so ein bisschen rumgelatscht und wurden nach Selfies befragt. Da hättest du halt auch mal mit dem Präsidenten reden können. Ich sag, Mensch, du, jetzt haben wir mehr Zeit für dich, du. Wie geht's daheim? Wie geht's mit den Kindern? Nee, also das Geilste wäre natürlich gewesen, wenn ich einfach wirklich knallhart weiter so gemacht hätte, wie er letzten Endes in diesen Abend gestartet ist. So, am besten noch mit Wolle, hätte ich einfach, der heißt ja Wolfgang, hätte ich gesagt, Wolle, Mensch, nächstes Jahr wieder, weiß ich nicht, Monaco zusammen oder wie sieht's aus? Nee, aber genau. ich finde die... Mal gucken, wie weit du es hättest treiben können. Am Ende hättest du gesagt, ja, wo steht denn deine Yacht? Und dann komme ich und dann wärst du da mit Kind und Kegel angereist. Ja, das ist ein Bis er dann irgendwann in einer trunkenen Mondnacht sich getraut hätte. Sag mal, ich bin ein bisschen, woher kennen wir uns eigentlich? Das wollte ich dich auch schon die ganze Zeit fragen. Diese Stuttgarter Millionärszene ist ja sowieso schon mal immer so ein bisschen interessant, finde ich, weil ja da so ganz viele sehr normale, nach außen normal wirkende Menschen sehr, sehr viel Geld gemacht haben durch irgendwelche Patente, die sie mal angemeldet haben. Also da gibt's ja enorm viele Leute, die unglaublich viel Geld haben und denen sieht man es überhaupt nicht an. Also das finde ich sowieso immer so ein bisschen interessant. Ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, aber ich glaube hier in dieser Neckarregion, Rhein-Neckar-Region insgesamt, um das noch mal ein bisschen zu erweitern. Ja, bodenständig, lieber Weiß. Nach außen hin bodenständig. Nach außen hin. Aber dann muss halt schon immer das Beste vom Besten sein. Ist schon klar. Aber nur beim Auto. Bei Klamotten zum Beispiel. Das ist nicht nur beim Auto, du. Weißt, also das fängt bei der Lampe an und wenn ich mir einen Tisch kaufe, neue Sterne vom Ikea. Wo kommen wir denn da noch? Hey, der Ikea. Gehen wir zum Bär. Der Ikea. Ich habe mir zwei für meine Funko-Pop-Figuren. Ja. Habe ich mir so zwei, ich weiß nicht, ob du es da im Hintergrund siehst. Da siehst du jetzt da, wo meine Hand ist, ja. Mhm. Da drunter ist so ein weißes Ding. Das ist eine lange Leiste mit so einem ganz schmalen Ding, wo man so Bilder eigentlich draufstellt. Eine Bilderleiste. Mhm. Verständlich. Die habe ich mir geholt für meine Funko-Pop-Figuren. Ach, jetzt weiß ich, was Funko-Pop-Figuren sind. Das sind die mit den großen Köppen. Das ist das, wo ich links den Conor McGregor habe. Ja, habe ich dir den nicht geschickt auf, bald, das Foto? Ich habe die auf Facebook gesehen, als du da rumgepostet hast. Ich habe da Conor McGregor mir geholt. Auf jeden Fall habe ich mir das Ding geholt. Zwei Stück, 17 € plus Versand, 22 €. Und dann kommt gestern so ein endlich der Typ an. Es war vorher angekündigt, DHL kommt. Und dann... Oh, das hat mir beim Happy Day Podcast schon die ganze Folge verdorben. Was? Nix. Und dann habe ich, Dann habe ich jetzt ernsthaft, sowas verdirbt dir eine Folge, weil jemand rülpst? Ich bin ein gebranntes Kind. Ja, ich habe früher mit jemandem zusammen gepodcastet, der hat die ganze Zeit gefressen und gerülpst. Die ganze Zeit. Und das war eigentlich alles, was er gemacht hat. Das müsste so eher schöne Erinnerungen sein. Nee. Nein, aber pass auf. Und ich habe dann auf einmal noch so einen zweiten Karton. Da habe ich gedacht, komisch. Also ich habe das halt genommen, was er da reingebracht hat. Und habe ich danach gedacht, das ist aber komisch. Ein ganz schmaler Karton, da verstehe ich, da ist dieses Ding drin. Aber der andere Karton, ist es vielleicht die Lampen, die wir bestellt haben oder sowas? Aber die haben wir nicht bei Ikea bestellt, sondern bei einem, schön wäre es preismäßig, wenn wir sie beim Ikea bestellt hätten. Und dann habe ich das Ding aufgemacht und sehe, Mösref oder Monsieur, so ein komischer Fernseher. Also ich habe es nur auf der Karton gesehen, ich habe den Karton nicht mal aufgemacht. Ein unglaublich hässlicher Fernseher. Regal, also wo man den nicht den Fernseher, sondern die DVD-Player, falls jemand das noch kennt, oder die PlayStation reinstellt, ja? Ja. Und jetzt ich wollte dem Typen da noch hinterherrennen, der war aber schon über alle Berge, die haben ja extremen Zeitdruck, die armen Menschen. Und jetzt sitze ich da mit so einem Karton, übrigens kostet auch nur 39 Euro, ich enttäuscht im Internet. Mit so einem komischen Bausatz für so ein Fernsehmöbel. Dann denke ich mir, was soll ich damit? Also ich muss ich mir jetzt auch noch die Zeit nehmen und IKEA davon in Kenntnis setzen, dass sie mir zu viel geschickt haben. Wie sieht denn da die Gesetzeslage aus? Oder gehe ich direkt bei den Studenten am Ende der Straße vorbei und sage, hey, wollt ihr nicht ein tolles? Oder verkaufe ich es für 10 Euro an Leute, die froh sind, dass sie 29 Euro gespart haben, was eigentlich jeden Holländer meint, weil Holländer gerne sparen, wie ich heute am Black Friday Sale wieder gesehen habe. Also ich hätte an deiner Stelle mir eine Leiter genommen und so einen Wurftest gemacht, wie die immer mit dem iPhone machen. Und das hätte ich auf YouTube gestellt und gesagt, hier auf Facebook. Ja, das Regal, weiß ich nicht, Schnittlauch oder wie sie es nennen, das kann man. Das Fernsehregal Schnittlauch, das kann man aus 13 Meter getrost fallen lassen und funktioniert danach noch. Das Glas splittert nicht. Ja, denn ich habe das mal bei Amazon gehabt und du musst es zurückschicken. Oder du musst es zumindest melden, hieß es jedenfalls im Internet, als ich danach gegoogelt habe. Weißt du, was richtig bitter ist? Nee. In Deutschland gibt es so komische Geizhalse. Warte, ich weiß es. Zitronen? Die sind sauer, du Horst. Das weißt doch du überhaupt nicht. Jetzt pass auf, ja, die Schalen sind bitter. Von daher, pass auf. Und zwar gibt's ja so Geizhalsseiten, ja? Ja. Und das ist so schlimm, weil wohl es so ist, dass ganz oft bestimmte Sachen da gesagt wird, hey, wenn du dir das und das bestellst und du sagst, du willst es zurückschicken, es gefällt dir doch nicht, dann sagt Amazon, oder hat's dann, was weiß ich, bei den ersten 50 gemacht, lass es, du musst es nicht zurückschicken. Oder wenn man behauptet, es funktioniert nicht so gut, dass sie sagen, behalt's. Mhm. Und dir ein neues schicken. Und das ist dann, gibt's dann wohl so einen Run auf die Sachen. Jetzt hat einer, in einem Forum, den ich kenne, hat sich ein Buch bestellt, wo hinten eine CD drin ist. Und dann kam das Buch an, hat die CD gefehlt. Da dachte ich, das kann ja nicht sein. Eine Neuware. Hat er bei Amazon angerufen, dann hat er auf dieser Geizhaltseite geguckt und da stand, hey, geiler Trick, ihr könnt das Buch bestellen, die CD oder die Sammelkarte war es, genau, Sammelkarte. Die Sammelkarte rausnehmen und das Buch wieder zurückschicken. Die gucken da nicht nach, ob die CD noch drin ist. Sprich, er hat also zurückgeschickte Ware von Amazon geschickt bekommen, was ich Amazon nicht mal ankreiden will, aber ich finde, diese Geizkultur in Deutschland ist so ekelhaft. Und es fing damit an, dass sich in einem Forum eine aufgeregt hat. Warum? Ich habe den und den Controller für die Switch mir geholt, glaube ich, war's. Oh, Philipp Jordan, du. Wollte ich was trinken, oder wie? Nee, ich erzähl einfach weiter. Ich bereite schon mal das nächste Segment vor. Erzähl und doch dann, weiter. Jetzt hör zu. Und er hat sich aufgeregt, weil er auf so einer komischen Geizhaltseite gelesen hat, dass alle, die beschwert haben, dass der nicht gut funktioniert, das Geld zurückbekommen hatten, aber das Gerät behalten durften. Und er allerdings nicht. Schweinerei. Er, von ihm wollten sie, dass er es zurückschickt. Also er war eigentlich sauer, dass er von Amazon keine kein Dings geschenkt bekommt. Kein Controller. Ist doch eine Unverschämtheit. Ja, natürlich ist es eine Unverschämtheit, aber ich glaube, das ist mittlerweile normal. Jeder will das am günstigsten bekommen alles und. Aber umsonst. Ja, am liebsten umsonst. Am liebsten noch mit Geld dazu. Also ich habe ein paar Mal, gestern spielte mein Lieblingsverein, logischerweise der VfB Stuttgart, wieder mal freitags. Und das Problem ist, seit dieser Saison überträgt nicht nur Sky die Fußball-Bundesliga, sondern auch Eurosport. Und du brauchst, wenn du Freitag ein Spiel gucken möchtest, diesen Eurosport-Player. Ist ja eigentlich ein bisschen scheiße, wenn du Sky-Kunde bist und dann nochmal 5 € im Monat extra zahlen musst, um freitags deine Lieblingsmannschaft spielen zu sehen. Bislang hatte ich Gott sei Dank Glück, dass Stuttgart, wenn sie Freitag gespielt haben, immer zu Hause gespielt haben und da habe ich eine Dauerkarte und muss praktisch das Spiel nicht nochmal auf dem Eurosport-Player angucken. Gestern war es soweit, die haben auswärts gespielt. Also war ich damit konfrontiert, diesen Player mir zu besorgen. Und was ist das Erste, was du machst? Du suchst, ob du irgendwelche Coupon-Codes-Geschichten bekommst, dass du es irgendwie billiger bekommst. Also das ist obwohl die 5 € mir überhaupt nicht wehtun sozusagen. Also 5 €, das, mein Gott, also da gibst du 5 € für genügend anderen Mist aus. Aber trotzdem ist das der erste Impuls zu schauen, kann ich da noch irgendwie ein bisschen was am Preis drehen sozusagen. Und das mache ich auch, wenn ich mir... was weiß ich, irgendwelche Geräte im Internet kaufe oder so, ich gucke automatisch zuerst nach, was nehme ich denn da immer? Ich glaube, ich gucke einfach auf Google, wo es am billigsten ist. Ja, und da sind wir nämlich schon bei meinem nächsten Punkt, Philipp. Jetzt zeige ich dir mal und den Hörern erzähle ich's, was ich dieses Jahr zu Weihnachten für meine Tochter gekauft habe. Und zwar gestern. Ich muss... Zeig's! Ja, Moment. Ich muss noch eins... Switch! Ich muss noch eins vorne wegschicken. Switch! Das Geschenk... Switch. Ist Switch? Nein, sie kriegt erstmal nur diesen Controller. Und zwar den Switch Splatoon Controller, den Pro Controller. Die Tür im Hintergrund ist offen, das weißt du. Ja, aber die ist nicht da. Die sind auf dem Waldorfschul Adventsmarkt. Dann kriegt sie Mario Kart. Beste Spiel der Welt, oder? Also was du übrigens, Entschuldigung, dass ich kurz so nerdmäßig dazwischen krätschen muss, oh, sie sind noch besser. Mario Odyssey. Weil es für deine Tochter ist, verstehe ich das mit den Dingern, aber auf Dauer würde ich doch sehr dazu raten, einfach, ja, herrlich, wunderschönes Gerät, würde ich echt dazu raten, mir eine große SD-Karte zu holen. Ja. Kannst du nachgucken, welche es gibt und nur noch zu saugen, weil das ist so viel angenehmer. Ich habe jetzt mir das L.A. Noire und Doom und das Mario Odyssey habe ich mir alle gesaugt, weil ich keinen Bock mehr habe, wenn ich unterwegs bin, dann so eine Tasche dabei haben zu müssen, wo ich dann alle Spiele reinmache. Das mache ich bei der PlayStation. Gut, das ist natürlich ein anderer Anwendungsfall, weil du kein Handheld hast, aber das mache ich bei der PlayStation auch, dass ich mir die Spiele eigentlich nur noch im PlayStation Store kaufe, weil klar, du kannst sie zwar dann nicht zurückgeben bei GameStop oder sonst irgendwo, aber ich kaufe eh nie ganz neue Titel, so dass ich sowieso immer schon im Verhältnis zum Neupreis deutlich an Geld einspare. Und dann, mein Gott, dann spiele ich es halt durch. Und die 30 €, die ich dafür bezahle, sind sie eh immer wert. Also in den meisten Fällen. Ich habe mir jetzt Yakuza Zero gekauft und bin total geflasht von dem Spiel. Das ist ja, hast du das so gespielt auf PlayStation 4? Nein. Oh, das ja gefällt mir sehr, sehr gut. Sei es drum. Ich musste übrigens lange kämpfen, was dieses Weihnachtsgeschenk hier angeht, weil meine Frau gemeint hat, unsere Tochter, die bräuchte sowas eigentlich noch gar nicht. Und da hat sie wahrscheinlich auch. Wie alt ist eure Tochter? 8. Wahrscheinlich hat sie auch recht. Sie bräuchte es wahrscheinlich nicht, aber ich dachte. Mein Sohn ist 8 und er ist der absolute Mega-Fan von Mario Odyssey und er ist jetzt auch im letzten Level. Na, wenn es da ist, klar, wird sie spielen. Das ist gar keine Frage. Aber sie hat jetzt noch nie danach. Ich sag dir, wie es abgelaufen ist. Wir waren im Bräuningerland. Vor anderthalb Wochen waren wir im Bräuninger. Und hätte mal ein bisschen geguckt, weißt du? Wenn, ehrlich gesagt, ich kaufe ja da nichts, gell? Wir wollten nur mal gucken. Und geht bitte Hochdeutsch oder ich beende diese Podcast-Zusammenarbeit sofort. Dann rühmst du aber nicht mehr im Podcast. Okay. Das kann man machen. So, auf jeden Fall bin ich mit ihr dann in den Mediamarkt gegangen und ich wollte mir eigentlich eine Switch kaufen. Und dann hat meine Frau gesagt, nee, du kaufst jetzt keine Switch, wir haben jetzt erst einen Urlaub gebucht, da kaufst du jetzt nicht eine Switch, du hast ja wohl nicht mehr alle. Okay. Dann bin ich mit meiner Tochter also im Mediamarkt und habe zu ihr gesagt, komm, wir gucken mal so ein bisschen ob du irgendwas findest für Weihnachten, was sie dir vielleicht wünscht. Und meine Tochter, nicht auf den Kopf gefallen, sagt natürlich, ja, aber sie möchte doch dann ein Spielzeugladen. Da habe ich gesagt, ja, jetzt guck mal hier. Und ach, guck mal hier, da ist ja so eine Switch. Und damit hat sie erstmal überhaupt nichts anfangen können. Und ich musste sie fast dazu prügeln, dass sie mit mir auf der Switch Mario Kart im Mediamarkt spielt. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, da kann man die Prinzessin auswählen. Und irgendwann ein schlechter Vater. Und irgendwann hat sie dann zu meiner Frau gesagt, dass sie sich die Switch wünscht zu Weihnachten. Und dann, du bist ein schlechter Mensch. Hab ich zu meiner Frau gesagt, naja, wenn das die Tochter sich wünscht, dann müssen wir dem auch ein Stück weit nachfolgen. Ich finde aber, man sollte da schon das regulieren. Also bei uns dürfen sie samstags und sonntags morgens, bis wir runterkommen, das ist meistens so ein Stündchen, dürfen sie spielen. Und ganz selten mal unter der Woche Viertelstunde oder so, aber das eher nicht. Nee, also das wird eh so sein, dass am Anfang sie nie an die Konsole rankommt, weil ich sie die ganze Zeit benutze. Also von daher ist das eh erstmal das Problem aus der Welt geschafft. Nee, aber sie ist eh. Das Geile ist bei der Switch, dass du dir so ein Avatar machen kannst. Ich habe das gleich für die ganze Familie eingedingst. Und immer wenn du ein Spiel spielst, fragt er dich vorher, wer denn spielt, bevor du überhaupt in das Spiel reinkommst. Also die Chance, dass dir deine Tochter, ist ja dasselbe bei dir. Nein, dass dir deine Tochter den Spielstand versaut oder aus Versehen löscht, die ist dadurch gar nicht gegeben. Und das ist immer sehr süß, weil da kann man immer sagen, ah nee, oh, scheiße, Entschuldigung, ja. Du darfst mir schwelgen. Also gut, du darfst mir schwelgen. Selber schuld, gell? Selber schuld. Ich hab mich in die Hölle gerülpst. Also ich sag. Nein, also von daher kannst du mich ganz geil immer umwechseln. Und das finde ich schon mal total family-freundlich. Das stimmt, aber kann meine Tochter, ist es mit Passwort irgendwie versehen? Nein. Aber dann könnte sie ja theoretisch, pass auf, mir geht's darum, so ein Spiel wie... Naja, du kannst die Kindersicherung auch einbauen. Okay. Du kannst dir zum Beispiel Boom runterladen und dass sie das, glaube ich, gar nicht sieht oder nicht spielen kann. Das ist nämlich zum Beispiel sowas, da würde ich dann schon gerne so ein bisschen... Ja, dafür sorgen, dass nur ausgewählte Inhalte von meiner Tochter gesehen werden dürfen. Neulich, das war auch ein schöner Moment, neulich bin ich morgens, ich war sehr früh wach, meine Frau, die hat noch geschlafen, genau, meine Tochter auch. Und ich habe... Wolltest Schnarchen sagen, komm, bist du. Ich wollte eigentlich, überlegt, ob meine Frau gearbeitet hat, aber das stimmt nicht, sie hat nicht gearbeitet, sie hat geschlafen. Auf jeden Fall habe ich Walking Dead geguckt. Und, also Folge 8. Findest du es gut? Staffel 8. Wow, so weit hast du es geschafft? Ich habe schon drei Viertel der ersten Staffel abgehakt, aber gut. Wir sehen uns ja heute. Ich habe mir übrigens den Film angeguckt. Guck mal, warte. Jetzt wollte ich erzählen, dass ich dann morgens mir Walking Dead geguckt habe. Ob ich das jetzt, ja, ich finde es nicht schlecht, sonst würde ich es nicht gucken. Aber es ist für mich jetzt auch nicht die Serienoffenbarung schlechthin. Es ist mehr so wie so Lindenstraße. Wenn du einmal dabei bist, dann kommst du nicht mehr so richtig davon los. Also Guilty Pleasure. Nee, so schlimm würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist schon eine okay Serie, aber dieser Aufbau, wie die Staffel mittlerweile dann gezeigt wird, die geht mir tierisch auf den Sack, dass im Endeffekt in drei Folgen irgendwas passiert und in den anderen 14 ist nur dummes Gelaber, wenig sinnvoller Content sozusagen. Ja, das ging mir dann so ein bisschen auf den Sack mit der Zeit. Aber sei es drum, jetzt pass auf. Ich guck mir den Dreck da an und irgendwann, kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, hier steht noch jemand mit im Raum? So, obwohl du es nicht gesehen hättest, weil die Person hinter mir... Oh, deine Tochter hat Zombie geguckt. Und da hat die, auf jeden Fall stand sie hinter mir und ich weiß nicht, wie lange sie zugeschaut hat. Ich habe sie dann gefragt, hast du da irgendwas gesehen? Nein. Ist da überhaupt viel Gore in der Sendung, in der Serie selber? Also, dass man sagen könnte, oh, das ist die ganze Zeit voll die Gore-Action am Gehen? Nee, die ganze Zeit nicht. Sie versuchen natürlich dann mit einzelnen Momenten so brutal... Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das geht mal bei dir schon wieder ab hier, dieses Geknatter. So, jetzt versuchen in einzelnen Szenen dann halt immer wieder neue Maßstäbe zu setzen in Sachen Gore. So, aber dadurch, dass ich das halt mittlerweile schon so, oder es ist so abgestumpft eigentlich, dieser ganze Dreck, dass sich das kaum noch richtig schockt. Es gibt manchmal gute Momente, und zwar das Staffelende von der 6. Staffel war sehr gut gemacht, als Negan zum ersten Mal auftaucht. Ist jetzt egal, wer das ist. Die es gucken, die kennen den Vogel. Die den nicht kennen, die interessieren sich wahrscheinlich eh nicht dafür. Und da hatten sie so einen mega geilen Cliffhanger, dass du praktisch wusstest, irgendjemand von den Hauptcharakteren stirbt. Anfang. Und wird Zombie. Ist das nicht praktisch sowieso wahrscheinlich das Hauptding dieser Serie? Wer von uns ist schon befallen? Nee. Und ich muss jetzt meinen Vater umbringen oder sowas? Nee, diese Zombie-Nummer ist nur noch ein Vehikel. Es geht ja eigentlich geht's darum, im letzten Endes wird uns ständig erklärt, dass das Schlimmste sowieso die Menschen sind und nicht die Zombies und so. Also diese Zombie-Thematik ist eigentlich wird immer nur benutzt, um hier und da mal ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Aber es wird zum Beispiel nicht mehr nach einem Gegenmittel gesucht oder sonst irgendwas. Also das, in dieser Welt haben sich, so scheint es nach außen hin, alle damit abgefunden, dass es halt diese Zombies gibt und man jetzt um sein Überleben kämpft. Warum man das tun sollte, wenn man eh weiß, dass man irgendwann Zombie wird, ist mir auch noch nicht ganz klar. Weil, weißt du, ich meine, weil man geht ja natürlich nicht, der Überlebensinstinkt nennt man sowas lieber. Ach ja. Ich weiß, also jetzt mal ohne Scheiß. Würdest du Harakiri machen, nur weil du wenn du wüsstest, du wirst so oder so irgendwann zu so einem Ja, aber du Zombie. Weißt es doch nicht, du hoffst doch. Du hast doch immer die Hoffnung, dass du es nicht wirst. Okay, Spoiler Alert. In dieser Serie wird, glaube ich, in der zweiten Staffel erklärt, dass jeder, wenn er stirbt, zum Zombie wird. Du musst nicht gebissen werden. Ach so, ja gut, aber das ist doch egal. Also trotzdem, das Zombie-Leben ist ja nichts. Also es weiß... Warum sollte man sich dann umbringen? Da ist man noch früher Zombie. Ja, schon, aber du lebst ja in einer Welt, wo du umgeben bist von extremen Gefahren. Also dein ganzer Alltag besteht ja darin, nicht zu sterben. Und das ist ja nichts. Weißt du, ich meine, für was lebst du denn eigentlich noch? Ja, aber als Zombie lebst du gar nicht. Da kriegst du ja gar nichts mehr mit. Das ist ja noch viel schlimmer. Da bist du nur am Rumröcheln und Hirn suchen. Ich frage mich halt, ab welchem Punkt ich genügend mir nahestehende Menschen verloren habe, um noch Lust zu haben, um mein eigenes Leben zu kämpfen. Weißt du, also ich stelle mir das halt so vor, die haben ja alle, natürlich ist es eine Serie, ist es fiktiv, ist schon klar, aber trotzdem, die haben alle so eigentlich ihre kompletten Familien verloren, die haben ihre Kinder verloren, ihre Eltern, wie auch immer, welche zwischenmenschliche Beziehung man da jetzt auftun will, jeder hat wichtige Leute verloren. Und ich frage mich wirklich, wie lange du da noch den Willen hast, dich da durchzukämpfen. Und das Nächste ist, du kämpfst ja nicht nur gegen die Zombies, sondern wie gesagt, untereinander sind die überleben, sich auch noch alle Spinnefeind irgendwie. Und man muss hier und da aufpassen, dass man nicht von irgendwelchen normalen Menschen, nenne ich sie jetzt einfach mal, noch abgeknallt wird oder, ja. Also, ich weiß nicht, ich sehe da wenig Sinn weiterzugehen. Aber ich habe so ein Problem damit, mich fürs Leben zu motivieren. Echt scheiße, echt? Nein, ich bin nicht depressiv oder so ein Scheiß, aber ich denke mir immer so, ja, ich meine, it is what it is. Also, ich hab, wie soll man das ausdrücken? Also, wenn ich jetzt, nee, kann ich nicht richtig in Worte fassen, weil ich mir dabei blöde vorkomme, wenn ich es einfach so formulieren würde, wie ich es denke. Aber ich habe jetzt, also für mich ist nicht der größte Wunsch, mit 70 noch irgendwie auf irgendeiner Veranda zu sitzen und Enkelkindern beim Spielen zuzugucken. Das ist schön, wenn es so ist, aber wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so. Pragmatisch nennt man das, glaube ich, oder? Nee, bescheuert nennt man das. Wieso? Ich kann ja nichts dafür. Ich habe das ja schon erklärt, ich kann ja auch irgendwie nicht groß, ich weiß ja nicht, warum das so ist. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht trauern kann, wenn nahestehende Angehörige versterben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, bei Angehörigen wird immer nur vorgetäuscht. Wenn jetzt aber deine Frau oder deine Tochter sterben würde, würdest du mir sagen, dass du da nicht weinen würdest? Ich möchte es nie erfahren, wie es wäre. Also wirst du dich dann umbringen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also wie soll man so eine Frage beantworten? Ich kann mir nur vorstellen, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn das eigene Kind stirbt. Das stelle ich mir so vor, aber ich kann mir... Ja, ich glaube auch. Den Moment, das kannst du ja nicht, wie willst du sowas durchspielen, geht nicht. Also ich bewundere wirklich die Angehörigen von verstorbenen Kindern, wie die danach noch ihren Alltag meistern, egal wie sie ihn jetzt meistern. Der eine das vielleicht besser. Das bin ich absolut deiner Meinung, das denke ich auch. Der Witz ist, ich glaube, wenn jetzt eins meiner Kinder sterben würde, das Einzige, was mich am Leben halten würde, ist, dass ich noch mehr Kinder habe, weißt du? Die ich nicht im Stich lassen ja, will. Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber du hast ja, da können wir, denke ich, mal hier erzählen, du hast es ja in anderen Podcasts schon erzählt, du hast ja zum Beispiel auch einen Sohn, der, man kann schon sagen, schwer krank ist, oder? Mit dem Rheuma, das würde ich schon als schwere Krankheit bezeichnen. Ja, kann sehr schwer werden, aber ist momentan zum Beispiel recht beschwerdefrei. Also bis auf Entzündung im Auge geht es ihm gut. Aber kommt es nicht so in Schüben oder so? Ja, es kann halt, ja, klar, aber das weiß man ja nicht. Es kann ja auch irgendwann ganz weggehen. Von daher ist es jetzt nicht so, dass wir da als Familie ständig in irgendeiner Trauer sind. Und Tod steht auch nicht wirklich zur Debatte. Nee, das nicht. Weil meine Mutter hat das ja auch relativ früh bekommen, Rheuma, also mit 30. Ist ja eher ungewöhnlich. Aber das ist ein anderes Rheuma. Deine Mutter hat wahrscheinlich normales Rheuma. Vermutlich ist das ein anderes. Aber ihres ist auch sehr, sehr, sehr heftig. Aber sie macht da, sag ich mal, eine relativ gute Figur und wirkt ihr Leben so gut es geht. Aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man sich das, glaube ich, man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie das ist, was da passiert mit einem. Also deswegen möchte ich diese Gedanken gar nicht durchspielen. Weißt du? Also, ja, klar. Warum sollte ich mir darüber Gedanken machen? Ist doch gut, so wie es ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass ich jetzt, sage ich mal, mir ist das nicht egal, wie lange ich lebe oder sonst irgendwas, so meine ich das nicht. Aber ich habe irgendwie so in meinem Leben bislang die Erfahrung gemacht, dass man bloß nicht zu weit in die Zukunft planen sollte. Weißt du, weil es ändert sich immer alles so, so schnell und dann auch so gravierend oft. Dass echt? Ich finde schon, dass ich bei mir fast jährlich irgendwie die Präferenzen verschieben. Ich habe natürlich immer das Gefühl zu einem Besseren, aber man weiß es erst am Ende, wenn abgerechnet wird, sozusagen. Aber Präferenzen ist ja was anderes. Du meinst, als das klang eben so, als würde bei dir ständig irgendwelche wichtigen Menschen von dir gehen, komplett umziehen, anderen Job. Weißt du, so klang das. Aber das ist ja einfach nur, dass du vielleicht weniger UFC guckst nächstes Jahr und wieder Bodybuilding machst oder was weiß ich was, ist doch nicht sowas, dass man nicht so weit in die Zukunft. Ich bin übrigens das Gegenteil von dir. Ich find's jetzt schon schade, dass meine Zeit auf diesem Planeten begrenzt ist. Ich habe es jetzt schon, dass ich denke, ich will diese Party doch nicht verlassen. Das habe ich. Ja, ich versuche mich gerade da. Du hörst mir gerade nicht zu. Du liest gerade irgendeine Mail. Gibst du? Nee. Hier, guck mal, ich male gerade, Philipp. Ich habe hier ein Edding in der Hand und male nebenbei, aber ich höre dir sehr aufmerksam zu. Ich habe nur überlegt, ob ich auch traurig bin, dass ich hier praktisch nicht alles noch mit. Also ich bin natürlich daran interessiert, wie sich hier die Zukunft entwickelt auf dem. Stell dir mal vor, du liegst auf dem Sterbebett und Das wäre übrigens schon mal toll. Ich würde es mir wünschen, wenn ich einfach auf so einem wirklich zu Hause auf einem in meinem Bett liege und da sterbe. Nochmal alle so empfange, die ich empfangen will. Das wäre auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Die Vorstellung. Du willst also wissen. Ich auch übrigens. Ich bin auch einer derjenigen, die wissen möchten, wenn sie sterben. Ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ist, wenn ich einschlafe und nicht mehr aufwache. Und das ist eine wichtige, eine interessante philosophische Frage, finde ich, ob man das möchte oder nicht. Ich würde mich nochmal eine große Sause, das wäre natürlich für alle beschissener, für mich auch irgendwo, meine ich, beschissener, weil es würde wahrscheinlich geweint werden oder manche würden sich freuen, dass ich endlich weg bin. Naja, vielleicht so ganz böse Menschen, die dann so, siehst du, ich hatte immer recht, du bist scheiße, ich bleib länger auf diesem Planeten. Aber was ganz, ganz, ganz anderes. Ich habe mir den Film angeguckt, den über die Jassiten, oder wie heißen die? Ach, die, wie ist denn nochmal der Film? Oh. Jassiten? Ja, du One meinst of die us? Jüdischen Orthodoxen. One of Us, glaube ich. Ja, One of Us, genau. Ja. Krasser Film! Ja. Krasser Film! Film! Hat mir aber sehr gut gefallen und ich hatte sehr, ich bin echt flabbergasted gewesen, dass sie dieser Mutter die Kinder nicht zuerkannt haben. Mhm. Also, dass sie den Typen nicht in Knast gesteckt haben, der häusliche Gewalt und was weiß ich was. In Österreich ja heute auch ein interessantes Urteil, wo ein Vater seine gesamte Familie, Frau und Kinder körperlich und psychisch missbraucht hat und der Richter in seiner Urteilsbegründung, weil man ihn freigesprochen hat, die über die Tochter geschrieben hat, dass sie aggressiv geguckt hätte und böse auf den Angeklagten eindeutig eine böse Haltung gehabt hätte und ihrer äußeren Erscheinung mit Piercings und Ohrringen nicht konservativ sei. Oh, das habe ich nicht mitbekommen, aber das klingt schon mal Österreich. Sehr österreichisch. Also, oh, ja, das ist natürlich heftig. Aber da weiß ich auch gar nicht, wie ich mich dazu anders äußern könnte, weil da bin ich erstmal schockiert, dass man da überhaupt solche äußeren Eindrücke großartig mit einfließen lässt, weil eigentlich hat das mit der Tat ja erstmal rein gar nichts zu tun. Ja, klar. So, aber wir erinnern uns an Romans Geschichte, wo der Richter gesagt hat, ja, wie, also sie sehen mir nicht wie ein Schläger aus. Stimmt da, aber das ist schon ewig, ja, kann das sein? Ewig. Eine der ganz frühen Happy Day Folgen. Wo er seiner Freundin in einem Streit aus Versehen irgendwie die Hand gebrochen hat oder den Daumen oder sowas. Ja. Und der Arzt hat, obwohl die beide gesagt haben, es ist alles wieder cool, Anzeige erstattet, ja, also nach dem Motto, hier ist Gewalt vorgedings. Und da gab es einen Gerichtstermin, da war er schon gar nicht mehr mit der Freundin zusammen, aber mit ihr war alles cool. Und bevor überhaupt, glaube ich, die Freundin vorgesprochen hat, hat der Richter ihn angeguckt und gesagt, also sie sehen mir ja nicht wie ein aggressiver Mensch aus oder so. Apropos Gericht, da habe ich auch gerade im näheren Umfeld eine Person, die sich große Sorgen um ihre Zukunft macht. Aus Respekt der Person gegenüber werde ich den Namen nicht erwähnen, aber ich kann dir kurz erzählen, was passiert ist. Und zwar hat diese Person 300 Euro oder so ungefähr 300 Euro, ich hoffe mal, das stimmt, auf Arbeit geklaut. Ja. Was? Ja, so. Und wurde erwischt. So, Polizei kam vorbei, hat gesagt, ja, kommen Sie mal mit. Und dann wurde ein Video, oder wurde gesagt, es gibt ein Video. War die Person im Speditionswesen? Nein, war nicht im Speditionswesen. Ich möchte es auch nicht weiter einschränken. Also es ist niemand aus meiner Familie, es ist jemand, der sozusagen angeheiratet. Aber das ist schon wieder zu viel. Ist egal. Okay, okay. Also auf jeden Dein Fall. Schwager. Eieiei. Nein. Ich auch nicht. Egal. Jetzt pass auf. Trotzdem, kurz zu dem Fall, weil ich finde die Denkweise von der Person fragwürdig. Besprechenswert. So, pass auf. Okay. Also auf jeden Fall Geld geklaut. Erörterungswürdig. 300 Euro geklaut, so fertig. Okay. Polizei erwischt, Geld zurückbezahlt, gestanden, sich entschuldigt, natürlich Job verloren, alles was dazugehört, aber das Ganze geht ja dann auch noch zum Staatsanwalt, ist ja klar. Und jetzt macht sich diese Person extreme Sorgen, ob sie eine Bewährungsstrafe bekommt. Ja, und ich sage der Person die ganze Zeit schon, mach dich nicht verrückt, du musst wahrscheinlich eine Strafe bezahlen und vielleicht bekommst du so Arbeitsstunden oder sowas, so, weißt du, so, dass du irgendwo in der Stadt fegen musst oder so, aber man bekommt doch nicht wegen 300 Euro gleich eine Bewährungsstrafe und schon gar nicht Knast, weil das hätte ich fast gesagt, das war die erste Sorge dieser Person, dass sie in den Knast muss, diese Person. Ja gut, aber das kann man ja auch mal erstmal, wenn man wegen was angeklagt ist, dass man grundsätzlich mal denkt, scheiße, kann ich da im Knast enden, und wenn man danach guckt, dass man wegen Geldveruntreuung und Diebstahl wahrscheinlich auch in den Knast kommen kann. Ja, aber nicht beim ersten Fall. Völlig unbescholtener Bürger, bis dahin nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Dann macht es mal bei Richter gnadenlos. Dann weißt du aber, was los ist. Da hat eine Frau Autos zerkratzt und ist zu 20 Jahren verklickert worden. Ich sag's nur. In Hamburg bei dem da, oder was? Ja, oder? War das nicht so? Ja, ich weiß, dass es da noch den Richter gnadenlos, wie hieß denn der nochmal, der dann auch Koks später Politik... Barnabas, oder wie? Genau. Barnabas, wie hieß denn der nochmal? Der hatte doch noch einen... Chill, genau. Genau, der war's. Der Idiot. Oh Gott, nein, Telefonstreich. Oh Gott, nicht, dass der... Der ist in Brasilien inzwischen. Ich glaube, der hat auch seine Lizenz verloren. Gut, Gott sei Dank. Ja, also sei es drum. Ich versuche halt die ganze Zeit da so ein bisschen beruhigend einzuwirken, weil das dieser Person so massiv nahe geht. Also das im Endeffekt ist die Strafe, hat er eigentlich schon bekommen, wie auch immer. Ich würde gerne konkreter werden, aber es ist doof, weil es ist halt doch ein Podcast. Nee, aber das ist echt, kannst du, oder was denkst denn du? Wie würdest denn du mit dem Fall umgehen? Weil ich denke mir halt die ganze Zeit so, nö, da wird wahrscheinlich eine Geldstrafe kommen und das war's. Und Leben geht weiter. Ich bin weder Jurist, mein Vater ist zwar Jurist, aber das gibt mir ja gleich gar keine Legitimation. So wie ein Freund mir, dessen Vater Arzt war, der dann so mit 12 gesagt hat, zeig mir mal die Wunde her, mein Vater ist Arzt. So, als ob er jemals bei seinem Vater in der Praxis dabei hätte sitzen dürfen, wenn jemand behandelt hätte, was ihm in irgendeiner Weise. Auf jeden Fall, nein, aber ich denke auch nicht, dass da irgendwas passiert. Und selbst wenn er vorbestraft ist, wo ist das Problem? Er hat halt das immense Problem, dass er wahrscheinlich so schnell keinen Job findet. Das ist wahrscheinlich das größere Problem, was er hat. Den Job weil hat er ich schon weiß wieder. Nicht. Aber dann weiß ich das Problem nicht. Selbst wenn er vorbestraft wäre, wo ist das Problem dann? Es ist die Angst, sagt er mal. Er hat Angst. Die Person hat Angst, in den Knast es zu kommen. Ist fast schon eine panische Angst. Es ist wirklich so, weißt du, wenn ich habe das auch mal gehabt. Echt? Das kann ich dir gleich mal sagen. Ja, ich habe das auch mal gehabt. Als ich in meinen aktiven Sprüherzeiten gab es irgendwann mal so eine Zeit, da sind die Bullen überall eingelaufen. Und es hat mich irgendwann einer angerufen und gesagt, oh Mann, ich habe so einen Zettel gehabt, wo ich deinen Sprühernamen drauf hatte und deine Telefonnummer dazu geschrieben habe. Mhm. Ja? Jetzt kann ich es ja sagen, da stand da nie, ja, NIE, das war mein Sprühername. Und dabei stand meine Telefonnummer. Und das hat mich damals auf jeden Fall mal sehr unrelaxed gemacht. Und dann fing es an, dass die in meine alte Schule sind und jemanden rausgeholt haben, angeblich aus dem Unterricht, und gesagt haben, hey, kennst du Philipp Jordan? Und der malt doch das und das. Sie waren überall, aber sie kamen nicht zu mir. Ich war so weit, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, weißt du was, ich glaube, ich gehe zu den Bullen und überliefer mich selber, ich kann mit diesem Druck nicht mehr leben. Jeden Kopf, den ich gesehen habe, habe ich gedacht, der beschattet mich. Also ich kann schon verstehen, dass man irgendwann in so einem Stadium ist, des total irrationalen Schuldgefühl und was habe ich gemacht und ich bin schuldig und bla bla bla. Hast du damals viel gekifft? Ja. Kann das auch damit zusammenhängen? Weil bestimmt. Aber ich bin, glaube ich, sowieso ein bisschen Schisser in solchen Sachen. Na gut, wenn ich jetzt wirklich Angst davor haben müsste, ich meine, ich würde jetzt behaupten, dass die Delikte, die du dann da begangen hast, mit diesem Besprühen, wahrscheinlich auch ein bisschen höher einzuschätzen sind als 300 Euro. Ja, im Sachschaden, wie, wenn es wirklich, ich meine, jetzt, es ist alles verjährt, ja? Ja. Es ist wirklich alles komplett verjährt. Aber der Sachschaden, der geht wahrscheinlich, wenn ich mal gucke, was so ein Zug kostet, ja, den du neu lackieren musst, das sind Zehntausende Euro, die ich da an Sachschaden, also vielleicht habe ich sogar weit über 100.000 Euro gemacht. Wenn die wirklich alles abgerechnet hätten, jeden Tag, jede Wand oder so, ja, da bist du schon paar hunderttausend. Was war denn da, war da eigentlich nur der Reiz, die Züge zu besprühen, weil es verboten ist, oder gibt's noch einen anderen Grund, dass die Oberfläche überhaupt so geil nicht ist oder sonst irgendwas, oder dass man halt mehr gesehen wird, weil die Züge unterwegs sind? Mehr gesehen wird. Es geht nicht mal so, dass man, es ist wirklich, man macht's ein bisschen für sich selber. Der Reiz hat mich überhaupt nicht gereizt. Ich hätte lieber gehabt, dass die Welt, mein großer nasser feuchter Traum war, dass ich die Welt wie so ein Videoband einfach stoppen kann auf Pause und alles stehen und ich habe ein Jahr lang unendliche Dosen und Farben und kann alles vollsprühen. Dann macht's Klick und die Welt geht weiter. Alle denken, wow, was ist hier alles bunt? Was hat der alles gesprüht? Weißt du? Ja. So. Das wäre dann also der große Traum, sozusagen eine große Häuserwand, die von vielen gesehen wird? Oder ist so Zug das Nonplus? Nee, Zug ist schon geil. Zug ist geil. Da bewegt sich das Bild. Das ist nochmal für einen Sprüher viel geiler. Aber ich kann dir ja jetzt mal sagen, so als Außenstehender, wenn man sich jetzt damit nicht großartig beschäftigt, erkennt man ja auch gar nicht oder so schnell gar nicht die künstlerische Qualität dahinter. Also wenn ich ein Graffiti auf dem Zug sehe, sagen wir mal jetzt, ist es nicht irgendwie so ein Scheiß, nur so ein Kritzelkratzel, sage ich jetzt mal, wo, was weiß ich, so 15-Jährige mal denken, sie sind jetzt Graffiti-Sprüher, sondern es sind schon Künstler, die das machen, erkenne ich dann trotzdem noch nicht das Detail an sich bei einem Zug, weil der sich, wie du schon sagst, bewegt und mehr oder weniger nur so eine Randnotiz ist. Aber wenn ich zum Beispiel eine Häuserwand sehe, die besprüht ist, habe ich halt die Möglichkeit, mir das länger anzugucken und unter Umständen dann auch noch die Details besser zu erkennen und vielleicht sogar die Botschaft, die dahinter steht, zu verstehen. Deswegen, ich jetzt als Konsument dieser Kunst finde eigentlich immer Graffiti auf Häuserwänden schöner als auf Zügen, weil ich das auch, ja. Züge ist halt auch schwieriger und nicht jeder kann's. Weil, ja. Was ist da besonders schwer dran? Also jetzt mal davon abgesehen, dass man vielleicht damit rechnen muss, dass gleich die Cops hinter einem stehen. Ist es auch, weil die Farbe verläuft, oder? Es ist auch, ja, es ist viel glatter. Es ist dunkel natürlich. Also, na gut, es gibt natürlich auch Leute, die heutzutage vor allem die tagsüber oder ins Yard einbrechen und da ist natürlich auch hell. Aber es ist dunkel, du bist da an Gleisen. Wenn du beim Bahnsteig ist natürlich der Zug perfekt, aber wenn du den irgendwo auf den Gleisen besprühst, dann ist das alles extrem hoch. Du hast irgendwelche Bierkisten dabei, wo du hochklettern musst. Aber es ist vor allem, du hast Fenster, wo du rüber gehst. Es ist ein anderer Untergrund als eine schön gestrichene Wand. Und wie verhindert ihr das, oder wie habt ihr das verhindert, dass die Farbe dann ja eben so verläuft und nach unten tropft? Ist das es einfach, ist einfach, dass du es drauf hast, sage ich jetzt mal. Also am Anfang ist dir das schon passiert, dass dir da die Farbe verkleckert ist und alles? Nee, weil ich halt, als ich auf dem Zug bin, war ich schon einigermaßen erfahren, sage ich jetzt mal. Das heißt, du siehst jetzt, ja, das Zugabteil oder beziehungsweise den Waggon sozusagen und hast dann schon ein Bild im Kopf, dass du da drauf hämmern möchtest. In der Regel klar, ist es ja glaub, der Name, oder? Ja, mein erster Zug war auch mein Name. Mein erster Zug war für einen der wichtigsten norddeutschen Sprüher später der Startschuss, habe ich später in einem Interview gelesen. Der hat gesagt, da haben sie gefragt, hey, wie war denn das bei dir? Was hat dich denn dazu gebracht? Er sagt, ja, ich war mal im Süden im Urlaub und dann habe ich so einen Nie-Zug gesehen und der ist immer noch für mich so ein Grundding, wie ich meinen Style aufbaue. Und wenn ich jetzt den Style von demjenigen sehe, dann denke ich, ja, ich weiß genau, welchen Zug er meint und warum er das gemacht hat. Das ist cool. Das ist für mich eine Riesenehre. Und ich will auch immer noch, ich bin immer noch am Eruieren, dass ich das mal von dem bestätigt bekomme. Aber es ist sehr schwer, an den Rand zu kommen. Ich kenne Leute, die den kennen und ich habe die auch schon gefragt, hey, frag den mal, ob er mich meinte oder ob er den Zug meinte. Aber ich weiß ja, dass er mich meinte, das hat er zumindest in dem Backspin-Interview damals gesagt, aber egal, ich will mich jetzt auch nicht mit Federn schmücken, wo ich nicht hundertprozentig sicher weiß, ob er mich gemeint hat, aber es kann eigentlich gar niemand anders sein, weil es gab nur einen Nie im Süden. Ja, aber das ist natürlich schon eine Ehre, wenn jemand, der voll jetzt so ein Graffiti-Megastar ist, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Es gibt sogar einen Kinofilm über ihn. Die Schlümpfe heißt der. Genau. Ja, nee, also das muss ich mal sagen. Also nochmal an alle Sprüher da draußen. Ich bin Fan der Häuserbesprühung. Das gefällt mir sehr gut. Was mir auch tierisch gut gefällt, hat jetzt überhaupt nichts mit der. Aber ich möchte noch kurz sagen, ich habe verhältnismäßig wenig Züge gemacht und war auch nie ein großer Held oder so. Und ne? Da muss ich immer noch mal. Was ist denn der heilige Gral für jeden Sprüher? Also was ist so, das ist, wenn du sagst, das hat der besprüht, was? Holy shit. Ist zum Beispiel ein Flugzeug auf dem Rollfeld oder was ist so das? Ja, du kannst es dir selber aussuchen. Was würde dich denn ganz besonders? Also es hat zum Beispiel Scene, hat mal die Hollywood-Buchstaben besprüht. Ja, das könnte ich mir. Ja gut, klar, aber gibt's nicht irgendwie so, was weiß ich, wie halt den Mount Everest bei Bergsteigen? Nee, es gab früher am Anfang was, die total krasse Geschichte. Ey, krass, es hat einer einen ICE besprüht. Und dann waren alle so, wow. Ist jetzt inzwischen aber auch nicht mehr besonders. Gibt's ja, weil halt, die besser bewacht waren, oder warum war das so besonders? Nee, weil es damals gab es einfach noch nicht so viele. Okay. Ich hab viele Steelies gemalt, die gibt's gar nicht mehr. Da sind jetzt, glaube ich, viele neidisch, die jüngere Generation, wenn die wissen, oh fuck, Steely, weil Steelies, diese Silberfische, diese silbernen Züge. Ja. Die fand ich übrigens tierisch cool damals, als ich hier neu in den Westen kam. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe am Bahnhof, habe ich gedacht, holy shit, die sind da gar nicht aus Karton. Die haben ja echt, silberne Züge. Da schneide ich mal ein Stückchen ab und verkaufst. Übrigens kann ich dir erzählen, als ich in so einem Zug saß, ich bin in Budapest angekommen mit meinen Eltern und habe dann von den Maltesern mir aus so einem Sack, habe ich mir was rausnehmen dürfen, bevor wir in den Bus gestiegen sind, der uns dann von Budapest nach Passau gebracht hat. Was waren da drin, Bananen? Oder nein, es waren nur so Quartette drin, so Autoquartette. Und hast du gesehen, Alter, was für Autos fahren die hier? Ja, das war das Erste. Und dann musste mein Vater mir, das weiß ich noch, in diesem Zug zeigen, welches Auto wir uns als erstes kaufen. Und, oh, wie süß. Ja, und das Problem war halt, dass dieses Quartett irgendwie so nur so absurde Luxusschlitten drin hatte. Und dann hat mein Vater, den Fiat Uno haben sie leider hier nicht drin, kleiner Ricky. Und jetzt pass auf, dann hatte das günstigste Auto, das es da gab. Und das hat mein Vater dann mir auch gezeigt, aber es hat ihm auch gefallen, war ein 850er BMW. Das war so das Billigste. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ist das trotzdem noch ein teures Auto oder wie? Ja, das war halt früher mal so ein Spleen von BMW, alles getoppt wurde in Sachen Luxus und Sportlichkeit und so. So ein ganz schnittiger, typischer 80er-Jahre-Rennwagen, muss man fast schon sagen. Also kannst du mal googeln. Sieht schon cool aus irgendwie so das Auto. Aber da waren halt dann sonst noch Ferraris und die ganzen anderen Luxusmarken mit dabei. Auf jeden Fall hat er gesagt, hier, das sei das Auto, das wir uns dann mal irgendwann kaufen würden. Und ohne Scheiß, mein Vater hat wirklich versucht, das Auto mal irgendwann zu kaufen. Der hat sich dann aber, als er ein bisschen besser verdient hat natürlich dann und schon länger hier war, hat er sich dann aber für einen M5 entschieden. Weil mein Vater ist ein tierisch großer BMW-Fan. Weiß auch nicht, was ein M5 ist halt der die Sportausführung sozusagen von einem normalen 5er BMW. So, 5er BMW sagt dir ja was, oder? Die Limousinen, die nächstgrößere Klasse nach einem klassischen 3er BMW. Sagt ihr das? Ich weiß nicht mal, was ein 3er, ich kenne mich nicht mit Autos aus. Du hast interessiert mich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jeder weiß, was ein 3er BMW ist. Ja, ich nicht. Tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Es sieht so aus wie Mercedes. Guck, also ein langes Auto. Genau, es hat 4 Räder. Das ist schon mal das, nee. Also, sei es drum. Unser erstes Auto war dann aber ein Manta. Das ist das Beste überhaupt. Das ist das erste Auto. Für und das war wahrscheinlich genau in der Zeit, wo es die Manta-Witze gab. Und klein Enrico ist immer gehänselt worden. 89. In der Schule. 89. Opel Manta. Aber es war nicht dieser Manta B war das, glaube ich, den alle so abgefeiert haben. Warte, ich muss mal kurz googeln, dass ich keinen Quatsch erzähle, weil ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit. Ja, es war. Nee, Manta B war es nicht, sondern war das dann Manta A? Ich habe keine Ahnung, wie die kategorisiert waren, aber die Manta B sind praktisch die, die immer bei Manta Manta und so dann halt vorgeführt wurden. Also es war nicht mal der coole Manta. Nee, Moment, ich bin nämlich der Meinung, dass der Manta A, und der war es nämlich, den mein Vater hatte, den fand ich viel cooler. Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die Autos angucke und ich habe es mir jetzt auf Google Bildersuche nochmal rausgesucht, mir gefällt der Manta A so, also vom optischen heute besser. Damals war es natürlich scheiße, weil alle den Manta B hatten. Aber wir hatten diesen Manta A und waren damit natürlich sowieso schon etwas, ja, hinten dran, möchte ich mal sagen. Und unser zweites Auto war dann ein Manta B. Der hat dann vom Jörg ein Manta B abgekauft. Ein Original mit Fuchsschwanz. Kein Scheiß. Und da bin ich geil dann hinten drin gesessen und jeder, der schon mal im Manta saß, der weiß, wie eng das ist. Und danach kam der erste BMW und ich meine, es war ein roter BMW 318 irgendwas. Also auch noch relativ untermotorisiert, aber schon ein BMW. Und dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Ja, dann gab's die 5er BMW, die Mercedes CLS. Ach, war das ein Leben. Und jetzt hat er sich Renault Megane gekauft. Mein Vater hatte eigentlich immer nur Range Rover. Oh, das ist natürlich auch irgendwie, das ist ein Statement. Immer. Ja, das ist aber ein Statement. Mein ganzes Leben, und irgendwann hatte meine Mutter einen Audi TT Cabrio. Warte mal ganz kurz. Zu dem Range Rover. Das ist ein Statement. Du kaufst dir keinen Range Rover in Karlsruhe, wenn du einfach nur so, ist der viel in den Wald gefahren oder so? Ja, wir haben ja ein Haus gehabt in den Vogesen. Und da war es auch so, bis man da, um da hinzukommen, das war nicht, jetzt sagen wir mal, geteerte Straße. Von daher, aber Bordsteine. Ich weiß nicht, nein, da war schon so ein richtiger Feldweg und da war es auch immer viel Schnee und so. Aber es war wahrscheinlich nicht nötig. Es ist ja Vierradantrieb und so, weißt du? Also, weißt du, sowas wie Saab, Range Rover, früher auch noch Volvo, das hat sich ein bisschen geändert. Das sind für mich immer Autos, die kauft man nicht, also das sind, wie gesagt, für mich Statements. Ich finde gerade, dass das keine Dickpisser-Autos sind. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Ich finde, alle hatten früher BMW. Niemand wusste, glaube ich, ganz früher, also so als ich Kind war, was ein Range Rover ist. Das war halt so ein großer Jeep, aber ich glaube, jeder fand einen Jeep, den Wrangler Jeep, viel cooler. Also ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass jemand gesagt hat, boah, dein Vater hat einen Range Rover oder so. Das ist doch eher ein bodenständiges Auto. Genau, aber trotzdem ein sehr hochpreisiges. Also, weißt du, das ist halt einfach, ich möchte jetzt nicht wie so ein Prolet halt mit einem, was weiß ich, mit einer S-Klasse oder eben mit einem M5 oder so durch die Gegend fahren und möchte praktisch zeigen, was ich für ein cooler Hecht bin sozusagen, Schwanzverlängerung, sondern ein Range Rover ist halt was, ich möchte ein solides Fahrzeug, das einen gewissen, aber trotzdem einen gewissen Status widerspiegelt. Damit meine ich nicht, dass dein Vater es nötig hatte, irgendwie seinen Status zu untermauern durch ein Auto, aber er hätte sich jetzt wahrscheinlich nicht einen Dacia geholt. So, also du holst dir halt dann einen Range Rover, weil aus meiner Sicht ist das ein Statement. Ich kann es gerade nur nicht so richtig in Worte fassen, was ich damit meine, in welche Richtung ich damit gehen will. Aber da habe ich einen bestimmten Typ vor Augen. Ja, also wenn ich mir so vorstelle, wer da aus diesem Range Rover aussteigt, da habe ich so einen bestimmten Typ vor mir. Ja, das mag sein. Mein Vater ist auch, glaube ich, echt gewollt ein Nicht-Dickpisser gewesen immer. Das ist sowieso cool, wenn du das kannst. Wenn, also, weißt du, oft ist es ja dann so, dass du das Geld bekommst und das am Anfang vielleicht, oder du kommst zu Geld und nimmst dir vielleicht sogar vor, jetzt relativ bodenständig zu bleiben oder normal zu bleiben, aber trotzdem schafft es ja bei vielen Menschen irgendwie, das Geld einen dann zu verändern. Und ich finde, aber ich glaube, dass cool, ohne jetzt, ich wahrscheinlich wäre es meinem Vater überhaupt nicht recht, dass ich überhaupt hier über ihn spreche, aber mein Vater war ja durch seinen Beruf und alles immer, oder ist immer noch sehr wohlhabend, sage ich mal. Aber hatte nie, also zum Beispiel, ich wollte immer Urlaub machen, wo Palmen sind und so türkisener Strand. Im Nachhinein, das wäre das Leichteste für meinen Vater gewesen, zu sagen, hey, wir fahren jetzt 6 Wochen auf die Seychellen oder Malediven. Wir waren immer in Schweden oder in, wir waren noch mal in USA, ein paar Mal bei meiner Familie, also bei meinen, aber das ist ja wieder was anderes. Aber, und genauso ist mit Ferienhaus, ja. Wir hatten auch in dem Vogesen Ferienhaus, was wir über viele Jahre mit eigenen Händen renoviert haben, ja. Ja. Und lenke ich dich ab vom Surfen? Nein, oder ich höre dir voll zu, ihr habt auf den Vogesen. Ja, die letzten drei Worte schafft man immer. Aber wir haben auf jeden Fall. Der malt ja seit Stunden Bilder. Wir hatten nicht, aber ich habe immer zugehört. Wir hatten nicht dieses Haus mit Swimmingpool an der Côte d'Azur. Das ist das, was ich meine, sondern wir hatten irgendwie Vogesen und waren viel wandern. Also von daher hat mein Vater nie den dicken Strahl geschifft. Aber du hast mal eine gute Geschichte erzählt, die natürlich schon so ein bisschen, nicht jedem vergönnt ist und dann natürlich schon ein bisschen Kohle auch im Hintergrund sein muss, als du einen ganzen Sommer, glaube ich, in New York warst. Ich war nicht einen ganzen Sommer in New York. Aber 6 Wochen? Ach so. Nein, aber das, ja, nee, ich war 4, ja, vielleicht war ich 6 Wochen in den USA. Davon war ich, glaube ich, nur 2 Wochen in New York und war dann 4 Wochen noch oder so bei meinem Bruder in Atlanta. Ah, okay, dein Bruder lebt da oder lebte da. Dann ist es natürlich auch nochmal. Aber mein Vater hat ein halbes Jahr in New York gelebt. Vielleicht meinst du das? Vielleicht meine ich das. Mein Stiefvater hat früher, ja, immer merkwürdig, wenn ich das sage, weil ich habe nicht so die Erfahrung mit ihm, wie man jetzt mit einem Stiefvater eigentlich hätte. Also sprich, der hat jetzt nie da bei uns zu Hause gelebt als Ersatzvater. Mein Vaterersatz sozusagen. Der hat auch lange Zeit in New York gelebt. Und zwar so in der Zeit, als der Times Square noch verrucht und als gefährlich galt. Und der erzählt da auch immer wieder schöne Geschichten. Ich habe ja New York nur nach der Giuliani-Revolution, möchte ich sie mal nennen, erlebt. Also ja, mein Vater ist sauber. Ich war, als ich 95 da war, war ja alles noch zugetaggt. Als ich in New York gesprüht habe. Das ist übrigens so, das ist so ein Ding, was jeder mal machen möchte, aber das ist mehr so ein Mekka-Ding, zumindest was früher so einmal in New York sprühen. Und dann, auf was hast du da auch eine U-Bahn? Auf eine Wand. Nee, auf eine Wand. Weil das ist natürlich so der Inbegriff von Graffiti. Also wenn genau, wenn man Biege des Graffiti. Wenn man jetzt Graffiti in kurzen Sätzen beschreiben müsste, würde New York wahrscheinlich in irgendeinem Satz dann auch fallen als Wort. Aber hallo. Ja, ist für mich ja. Halt. Für mich sind die geilsten Graffitis, die ich bis dann gesehen habe, zwar in Berlin gewesen, ja, weil New York, wie du ja schon angedeutet hast, einfach jetzt befreit wurde von diesem Schandfleck, der da gesprüht wurde die ganze Zeit. Aber in Berlin habe ich ein paar echt coole Graffitis gesehen. Lustig, weil eigentlich, also Berlin hat mir immer gut gefallen, aber Berliner Style war immer, also früher, ich rede jetzt zwischen 90 und 95 oder so, war Berliner Style total geil, aber auch irgendwie dirty. Wenn man das vergleicht mit Heidelberg oder München oder Frankfurt, da ging schon mehr. Also so qualitätsmäßig einfach, ja. Wenn du dir die Wände von einem Lumit oder von einem Bonn anguckst, also gerade Züge, guck mal, google mal nebenbei Bonn, also W-O-N, A-B-C, also Bonn und dann neues Wort A-B-C und dann Train und Dragon. Guck mal, ob da was kommt. Also Bonn, hast du gesagt mit V? Nee, mit W. W-O-N, W-O-N, dann A-B-C, Großbuchstaben. Got it. Okay, jetzt ja, hier kommt so ein blauer Drachen. Drachen. Ja. Genau. Das meine ich, das müsste auch dir, weil wenn du das als Zug sehen würdest, würdest du auch nicht sagen, oh, mir ja, gefallen, aber wenn shit. Der besser, der macht viel so Shit. Ja, das war München und das war auch wirklich, das war zwischen irgendwie 90 und 95 hat der Typ schon solche Sachen gemacht und sowas gab's in Berlin nicht. Also es gab total geile Stylewriter in Berlin, also die Schriftzüge gemacht haben, aber so große Projektwände und so, da war München durch Lumit vor allem einfach viel weiter vorn. München war früher das geht fix. Ich habe auch so Charakter auf Züge gesprüht. Aber das ist echt, also das sind so 4, das muss man kurz mal sagen, das sind 4 aus meiner Sicht sehr detailreiche Drachen, die da auf einem Waggon draufgesprüht wurden. In Blau, aber schon nicht, es ist nicht nur ein Blau, sondern das schon so schön. Ja, der baut auch, der macht mit Hellblau, dann macht er Dunkelblau genau. Und dann geht er wieder mit Hellblau und Weiß, macht er so Lichteffekte drauf und das kann er sehr gut. Der kann saugut sprühen, auch sowieso einer meiner großen Helden. Was ist eigentlich, wenn man sich versprüht? Ohne Scheiß, wenn man mal auszusehen so einen größeren Teil falsch gesprüht hat, du kannst ja nicht radieren. Also was machst du dann? Doch, du kannst es übersprühen, gibt's ja oft genug, aber eigentlich ist es so eine komische Frage, weil man beim Vorziehen ihr schon die Weichen stellt und da eingreift, wenn irgendwas proportional nicht stimmt. Beim Vorziehen heißt, da wird praktisch wie so ein Rand. Das ist das, wenn du auf einem Papier eine Tuschezeichnung machst, da machst du auch vorher mit Bleistift so grob, dass du alles so vorzeichnest, dann weißt du, okay, der Kopf ist auf jeden Fall genauso groß wie der Körper oder was weiß ich, solche Sachen kannst du da, und die gehen dann ja im Nachhinein nicht mehr falsch, wenn du die Bleistiftlinien danach ziehst. So ähnlich macht man das auch beim Sprühen. Meine Tochter hat übrigens jetzt zum ersten Mal in bildende Kunst eine Note bekommen hat eine 2 geschafft. Ist natürlich jetzt super für dich als Künstler wahrscheinlich, da hast du höhere Ansprüche an deine Kinder. Nein, überhaupt nicht. Weißt du was? Ich hab dir gestern auch wieder Unterricht gegeben an der Schule. Es ist so blöd. Also ich finde es schon mal völlig schwachsinnig, Kunst zu benoten. Wenn überhaupt, sollte man den Eifer und Einsatz und Willen kann man meinetwegen benoten. Aber ich finde, eigentlich ist Blödsinn, generell Noten in dem Sinne. Und ich habe letztens von einem in einem Forum wieder, ich treibe mich in Foren rum, gelesen, was die Tochter alles machen muss. Also, dass sie irgendwie in der 2. Klasse Gedicht auswendig lernen muss und dann müssen sie das und dann schreiben sie eine Arbeit und dann hat sie jeden Tag Hausaufgaben, dass sie irgendwie um 7 Uhr abends fertig ist, erst mit ihrem Tag, wo ich dann denke, sag mal, haben sie doch alle, hier gibt's überhaupt gar keine Hausaufgaben. Hier gibt's manchmal Projekte, die man machen muss. Da heißt es, du musst in 2 Wochen ein Referat halten. Meine Tochter kann komplett, die geht hoch und sagt, ach, ich habe Lust, dass ich nächste Woche über Pferde ein Referat halte. Mhm. Und dann geht sie hin, sucht im Internet Infos über Pferde zusammen und macht dir selbstständig eine PowerPoint-Präsentation und spricht es dann und präsentiert es. Wie lange haben deine Kinder Schule? Bis Montag und dienstags bis 3, mittwochs bis 12.30 Uhr, donnerstags bis 3 und freitags bis 3. Okay, also dann haben die im Verhältnis zu deutschen Schülern eher mehr Schule an sich. Aber die Schule fängt erst um 8:30 an, auch in späteren Klassen. Das finde ich schon super. Also das ist auch was, ich auch verstehe. Finde ich auch, dass 7:45 die Schule anfängt, ist völlig hirnrissig. Ja. Aber und Hausaufgaben zu geben, finde ich völlig hirnrissig. Und ich finde generell vieles total bescheuert, was gemacht wird in Deutschland. Also zum Beispiel, ich hatte Elterngespräch, ja. Mhm. Es gibt keinen Elternabend, sondern es gibt Gespräche, wo die Kinder dabei sind. Und ich kann dir noch was sagen. So. Aber es reden die Kinder, die Eltern sitzen einfach nur dabei, damit sie mitkriegen, was ist. Und die Kinder selber sagen, mein Sohn zum Beispiel, mein Jüngster, hat gesagt, er möchte eine Schleife lernen zu binden. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, und dann kannst du dir bei der und der Lehrerin, die hat so ein komisches Ding, da kannst du Schleife lernen. Was möchtest du noch lernen? Ja, ich möchte noch besser Buchstaben lesen, weil der lernt gerade lesen, und dann sagt sie, okay, dann gebe ich dir solche laminierten Buchstaben mit und dann kannst du das zu Hause üben, wenn du möchtest. Und dann habe ich gesagt, cool. Und jetzt sagt, was möchtest du noch? Hast du vielleicht noch was du machen möchtest? Und dann hat er gesagt, er möchte von seinem Lieblingsbuch, Buchreihe, den Dolph hier, Werwolf hier, also er möchte diesen Werwolf sich selber in ein Stofftier basteln. Und dann hat er gesagt, ja, wie können wir das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, da brauche ich Wolle und Dings und dann nähe ich das zusammen. Ich habe schon mal ein Stofftier genäht und so. Die bestimmen selber eigentlich, was sie lernen wollen. Und was es auch gibt hier, ist, dass nicht einfach jeder seinen Fach- und Lehrplan durchzieht, sondern dass es fächerübergreifende Themen gibt. Dass zum Beispiel das Thema Liebe im Frühling ist und dass man dann in den jeweiligen Fächern versucht, dieses Thema mit einzubinden. Und dass die selber aber auch weiter forschen. Und Finnland schafft komplett Unterrichtsfächer ab. Das kommt ich in Deutschland auch, aber auch jetzt langsam, dieses ja, fächerübergreifende. Ja, ja, natürlich, die hängen da extrem hinterher, das ist gar keine Frage. Aber man kann ja froh sein, und dass überhaupt mal was lieben, passiert. Die Deutschen lieben Benotung. Ja, und drei und lieben diese Power-Position und alles, was eigentlich völliger Schwachsinn ist. Auch, dass sich nach der 4. Klasse entscheidet, auf was für eine Schule du gehen darfst. Das finde ich das Schlimmste. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das würde ich sonst nie machen. Für mich hat sich ich liebe diesen Podcast übrigens auch deswegen, weil er der Gegenbeweis ist, dass ich jeden in Grund und Boden rede. Ja, aber du brauchst noch 5 andere, fünf andere Podcasts, dass du es hier dem nicht machst. Ja, pass auf, aber das Ding ist, ich kam ja in der 4. Klasse hierher, also aus der DDR hierher. Und damals war also heute hat sich das ja auch schon ein bisschen entspannt mit Klasse wiederholen. Ja, früher war das halt echt noch, ey, sitzen bleiben, was, das geht ja gar nicht. Also du bist eher in die Hauptschule gekommen, bevor du nochmal eine Klasse wiederholst, um danach in die Realschule gehen zu können. Und so erging es mir letzten Endes. Ich komme hierher, komplett neue Kultur, komplett neue Schüler, Mitschüler, alles ist neu letzten Endes. Und innerhalb von 7 Monaten entscheidet sich meine Zukunft. Also ich bin im Dezember hierher gekommen, ne, dann waren es nur noch 6 Monate, kannst du eigentlich sagen, im Dezember hier auf die Schule gekommen und hatte dann bis Juni Zeit, mich dann eben für irgendeine dieser 3 Schulsysteme zu qualifizieren. Und rein von den Noten war es halt so, dass die gemeint haben, ja, der kann eigentlich auf die Realschule, aber wir empfehlen ihn, schicken Sie ihn erstmal ein Jahr auf die Hauptschule. Allein diese Herangehensweise, schicken Sie ihn erstmal ein Jahr auf die Hauptschule, dann kann er im Jahr danach auf die Realschule gehen und zwar dann auch nochmal in die 5. Klasse. Also das ist ja eine Herangehensweise. Erstens mal, du nimmst den Jungen nach 6 Monaten sowieso schon aus einem jetzt endlich neu gewonnenen Umfeld raus, ja, weil er ja in die Hauptschule muss. So, jetzt findet er da wieder neuen Anschluss, kommt dann wieder in eine andere Schule, fängt da aber nicht in der 6. Klasse dann an, sondern geht nochmal eine Klasse zurück, wo dann auch irgendwie, so, weißt du, so, von früher nicht wieder neue Bekanntschaften da sind, sondern es sind ja wieder ganz neue Schüler und das konnte nicht funktionieren. Also im Nachhinein würde ich sagen, das war der dümmste Ratschlag, der je gemacht wurde. Nein, es ist auch so bescheuert. Man muss doch bei dir sowieso einen Sonderfall sich angucken. Du kommst aus einem komplett, es ist genauso, wie wenn jemand aus einem Ausland kommt. Ja, dann lass ihn doch lieber noch 2 Jahre auf der Grundschule oder gib ihm extra Unterstützung. Ich habe zum Beispiel ein Kind, was Dyslexie, Legastheniker ist. Ja? Also extreme Rechtschreib- und Leseschwäche. Ja. Und der kriegt jetzt Unterstützung von der Schule sowieso. Der wird regelmäßig aus dem Unterricht geholt und kriegt er extra Unterstützung. Da müssen wir nicht eine Nachhilfe holen oder so. Und das war schon von Anfang an so und jetzt ist es eben erwiesenermaßen, wissenschaftlich erwiesen, weißt du, hat einen IQ-Test gemacht und da war er weit über dem Durchschnitt und daran sieht man dann, und da gibt es so verschiedene Aufgaben und Sachen. Ich habe mir das schon immer gedacht, weil B und D immer verwechselt wurden und Zahlen verdreht wurden und so, aber dass ich halt gemerkt habe, dass er der Schlauste aus der Familie ist und da zähle ich mich dazu, ja. Dann hatten wir dieses Gespräch, wo es hieß, der muss dann so eine spezielle, die kommen dann auf die Schule, so eine spezielle Unterstützung kriegt der für ein Jahr vom Staat sowieso bezahlt. So ein spezieller Lehrer, der kommt dann einmal in der Woche. Und dann hieß es aber sofort, aber das Wichtigste ist, dass er weiterhin Spaß in der Schule hat. Sprich, egal, wenn er jetzt hinten dran steht oder so, weil er fühlt sich in der Klasse wohl. Man sagt, er sitzt gut in seiner Haut, ist so eine holländische Ausdrucksweise. Und es war von Anfang an gar keine Frage. Es ging nicht drüber, aber er muss das Klassenziel schaffen, da muss versetzt werden. Also es ging drum. Naja, das Wichtigste ist natürlich, dass er weiterhin Freude an der Schule hat. Sonst brauchen wir gar nicht weitermachen. Und wir müssen gucken, dass wir auch, wenn er diese zusätzlichen Sachen macht, dass er auch die tollen Sachen, also wenn wir irgendwie zusammen ins Museum gehen, dass es da nicht heißt, so, und du wirst jetzt abgeholt und machst deinen Extrakurs hier, sondern dass das, und solche Sachen finde ich so wichtig und essentiell und so anders. Also ich merke auch immer, dass die Kinder hier viel ernster genommen werden. Also bei diesem Elterngespräch, die haben mich nicht einmal angeguckt, die Lehrerin, die hat die ganze Zeit mit ihm geredet, mit meinem jüngsten Sohn jetzt. Und das ist von Anfang an, dass Kinder viel mehr hier dazu erzogen werden, selber ihre Schule zu gestalten, selber ihren Tag einzuplanen. Als meine Kinder mit 4 auf die Schule kamen, das Erste, was sie machen, das ist ja alles nur spielen, dann dürfen, dass sie lernen, sie haben so ein Magnet mit ihrem Namen drauf und einem Symbol, weil da können sie ja noch nicht lesen, Käfer oder so, wissen sie, ich bin der Käfer. Und dann können sie sich eintragen und sagen, okay, spielen oder danach ich Lego spielen. Und dann dürfen sie einmal das ändern, wenn sie merken, ey, ich will doch weder Schach noch Lego, ich will eigentlich in der Wohnecke spielen. Dass sie merken, ich muss meinen Tag selber einplanen, selbstständiges Lernen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Wie lange bleiben in Holland die Klassen zusammen? Also gibt's da auch irgendwann mal eine Splittung oder sind das 10 Jahre und dann machen halt Abitur? Es gibt 8 Jahre, glaube ich. Nach 8 Jahren gibt's diese Splittung. Weil ich weiß auch gar nicht mehr, ich bin ja nicht in der Schule und so weit ist es noch nicht, aber ich glaube nach 8 oder nach 9 Jahren ist dann die Frage, ob du, aber du kannst, von allem kannst du immer noch alles machen. Also du kannst so wie, ich glaube in Deutschland ja auch, dass du erst auf die Realschule gehen kannst und dann aufs Gymnasium oder so. Ja, ist aber halt schwerer dann nachträglich dann nochmal. Ich glaube, das ist es hier aber nicht, dass es schwerer ist, aber. Es ist deswegen schwerer, weil du halt ein bisschen mehr, also es ist halt einfacher, wenn du natürlich gleich von Anfang an aufs Gymnasium kommst und dann das Ding durchziehst bis zum Abitur. Es ist halt, ich glaube dann gerade in dem Alter, wo sich alles entscheidet, das finde ich ja auch übrigens ganz, ganz blöd, dass sich die Zukunft genau in der Pubertät dann letzten Endes entscheidet, wo es extrem schwer ist für vor allem junge heranwachsende Männer, Pubertät sich zu konzentrieren ist ja in der vierten, und so. In der vierten Klasse sind es eigentlich noch Kinder. Nee, das meine ich nicht. Da entscheidet sich erstens was, aber die Abschlussarbeiten finden ja statt, wenn du so 16, 17 bist. Aber weißt du was, Ricky, ich glaube, also erstmal übrigens wollte ich nochmal nachfragen, du hast mich in dem letzten Mal, als ich dich bei Ungeschnitten zu Gast hatte oder du mich bei Ricky zu Gast hatte, ich finde immer noch schade, dass es diesen Podcast nicht mehr gibt, will ich nochmal kurz nebenbei erwähnen. Den gibt's doch noch. Echt? Der wurde nie eingestellt. Ja, aber gibt's auch neue Folgen? Ja, das ist, ja, pass mal auf, letztes Mal. Ich muss Maul halten, weil von Ungeschnitten gibt's seit August keine neuen Folgen. Letztes Mal habe ich angekündigt, dass K-Paul von Lexi und K-Paul zu Gast sein wird und der Butze, oder, warte mal, der auch schon bei euch bei Fat Boys Run zu Gast war, was sich dann erst später herausgestellt hat, von Vertikalpass zu Gast sein sollte. Beide mussten mir absagen, der eine, weil er ein Album fertig produzieren muss, der andere ist krank geworden. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe nämlich neulich von Vertikalpass, dann war er aber nicht bei mir, oder? Nein, er war beim Ding, wie heißt der andere, der mit dem du das früher gemacht hast? Oder René. Er ist nicht mehr da, war? René, genau, bei ihm war er zu Gast, richtig. Und das hat er mir dann geschrieben, dass er da mal zu Gast war. Das gibt's doch gar nicht. Die aber da hast du gesagt, da hast du gesagt, dass du das Abi nachholen willst, so abendschulmäßig. Ach, das ist schon ewig her. Ja, das habe ich, pass auf, das muss man erstmal erklären. Ja, Abi nicht. Moment, ich habe gesagt, ich möchte mehr, also schulisch mich irgendwie weiterbilden, ja. Ich möchte halt nicht auf diese Werksrealschule sitzen bleiben, sondern ich möchte mir neue Möglichkeiten aufmachen und habe dann natürlich mich erstmal informiert, was gibt es theoretisch für Möglichkeiten. Und wenn du die Fachhochschulreife nachmachen möchtest, wäre das für mich zeitlich nicht machbar gewesen, hier bei uns in der Nähe diese Bildung, diese Schulausbildung nachzuholen, weil es irgendwie, ich glaube, um 16:30 losgeht bis 22 Uhr. Und das kann ich mit meinem Arbeitgeber überhaupt nicht vereinbaren. Also das geht einfach nicht. Das schaffe ich zeitlich nicht. Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, an Fernunis auch eine Fachhochschulreife nachzumachen und so weiter und so fort. Aber das ist mir, bin ich dir ganz ehrlich, zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Also das, was ich da rausgefunden habe, war schweineteuer. Ja, verstehe ich. Ist auch nicht mehr nötig. Ich glaube, dass du zu Unrecht ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, das nervt halt auch. Ich habe ja auch solche Sachen gehabt in meinem Leben, dass man im Nachhinein denkt, Sauerei, man merkt es dir auch an, dass du eigentlich ein Gymnasiast bist, ja, im Herzen. Ah, nee, pass auf, ich sag dir, warum ich es nicht bin. Weil ich Dinge, die ich nicht für interessant finde, die kann ich nicht lernen, die möchte ich nicht lernen. Habe ich aber auch nicht und ich habe es trotzdem geschafft. Man schafft es auch ohne Interesse und Fleiß. Wie machst du das? Wenn du was? Wie mache ich das? Naja, pass auf. Ich habe mal so ein paar Sachen, da lernt man halt mal. Also ich muss zum Beispiel am Abi, musste ich echt für Geschichte lernen. Und Geschichte war ich immer sehr schlecht. Aber dann versucht man, dann setzt man sich mit jemand anderem zusammen, der das gut kann. Ich hatte so einen Streber und der hat dann das sogar cool gefunden, es mir zu erklären, weil dadurch hat er es noch besser gelernt. Und ansonsten, Und ich muss auch dazu sagen, das klingt jetzt ein bisschen als, oder das wäre es eine Entschuldigung, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich von meinem Vater her sehr zweifelhaft an das ganze Thema Schule nicht herangeführt wurde, aber er war mir nicht unbedingt eine Hilfe. Weil wenn ich mir jetzt gerade so überlege, währenddem ich das gesagt habe und so lauthals gelacht habe, dachte ich mir so, Moment mal, du guckst alle Sendungen und sowas auf Englisch, damit meine ich nicht, dass ich jetzt super Englisch kann, aber offensichtlich habe ich kein Problem mit dieser Sprache, also das ist schon mal ein wichtiges Fach. Ich habe Mathe geliebt, auch da habe ich meinen Abschluss mit 1 bestanden. Ja, ich habe aber mit Mathe hatte ich nie Probleme. Deutsch, das Schreiben des Aufsatzes fiel mir nicht schwer, es war eher die Rechtschreibung, die mir so ein bisschen im Wege stand, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du einen guten Aufsatz geschrieben hast, war die Rechtschreibung nicht das, was dazu geführt hat, dass deine schulische Bildung irgendwie gescheitert wäre. Es ist mit Sicherheit ein wichtiger Bestandteil, aber das war meine Erfahrung mit den Lehrern, die fanden das immer geiler, wenn du einen guten Aufsatz schreiben konntest und dann hast du halt von mir aus ein paar Fehler drinne gehabt, vor paar falsch geschrieben oder sonst irgendwas. So, Sei es drum. Also sprich, es gibt ja da schon ein paar Fächer, die wichtig sind für so eine schulische, für so einen schulischen Abschluss und die mir jetzt aber nicht völlig fremd sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Mathe nichts anfangen kann und so. Das sind ja so die typischen Fallstricke für. Ja, Kinder. Aber wenn du Mathe kannst, dann hättest du auch Latein gekonnt. Das ist eine sehr mathematische Sprache. Ich habe mich auch gehasst. Alle naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik, ey, war ich schlecht. Eigentlich ist ein Wunder, dass ich das Abi geschafft habe, weil ich habe nicht wirklich gelernt und ich habe jetzt auch kein gutes Abi. Ich hatte 2,7 oder so. Aber dafür kann ich auch sagen, dass ich eigentlich so gut wie nie gelernt habe. Und du kannst dir dann auch nochmal die, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Leistungskurse raussuchen. Also ich hatte Kunst und Englisch und Geschichte und Wie viel musst du machen? 4 oder was? Ich glaube, du musst 2 Leistungskurse und 2 Grundkurse, die du als Prüfungsfächer dann machst, schreibst. Bei Geschichte frage ich mich zum Beispiel auch immer, warum, also natürlich jetzt mit Podcasts, YouTube etc. merkt man erstmal, wie geil Geschichte ist, aber warum man das im Schulsystem, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, nicht besser hinbekommen hat, den Schülern zugänglich zu machen, weil das eigentlich so was Geiles ist, Geschichte, aber so ja, langweilig. Kommt halt auch extrem, aber nee, das kommt aber auch extrem auf den Lehrer an. Und ich fand zum Beispiel schon wichtig und finde es immer noch wichtig, dass die Weimarer Republik und die ganze Nazi-Zeit thematisiert wird und sehr, sehr oft und fächerübergreifend thematisiert wurde. Aber es ist bei mir echt was, eine große, wie bei allem übrigens, war es dann doch lehrerabhängig extrem. Ja, das ist ja immer so. Übrigens, jetzt muss ich noch schnell umleiten, weil gleich muss ich gehen zu AC Berkut. Ich habe, glaube ich, einen Hautpilz, Philipp. Kann ich dir das mal zeigen? Kann ich dir das mal kurz sagen? Seht ihr das? Wo? Auf der Brust. Ah ja, okay, das kannst du jetzt sagen. Na, guck mal, sieht man das? Das Rote da, ja. Ja, ja. Jetzt wollte ich nämlich nach Ratschlägen für Hautpilz. Gürtelrose. Nee. Das ist nicht... Das könnte sein, aber da haben wir ja jetzt mittlerweile auch schon genügend Mittel. Nee, pass auf. Sollte jemand ein gutes Hausmittel kennen gegen diese Rötungen am Körper? Weil ich habe jetzt den Ratschlag bekommen, Head and Shoulders drauf machen zu können. Sollte jemand anderes noch gute Ratschläge haben, bitte mitteilen. So ein Schwachsinn. Ja, das Problem jetzt ist, geht zum Dermatologen. Ja, geht zum Dermatologen. Weißt du, was das für ein Scheiß ist, da immer einen Termin zu bekommen? Bisschen Vaseline drauf und gut ist. Ja, solange es nicht größer wird, sage ich mir immer. Solange es nach innen und nach in der Breite nicht größer wird, ist alles okay. Ja, naja. Nicht, dass ich nächstes Mal ja nicht sitze. Beim letzten Mal dachte ich ja, ich erblinde. Kein Scheiß. Ich bin ja leicht hypochondrisch veranlagt. Ja, also wenn ich irgendwas habe, was nicht so sein soll, wie es. Ach, so eine rote Stelle auf der Brust. Ich bitte dich jetzt, aber mach dich locker. Ja, aber pass mal auf, als ich dieses Hagelkorn hatte. Oh, okay, jetzt erzähle ich das. Alle werden mich dafür auslachen, aber ist mir scheißegal. Und die Jungs von AC Barkut können auf mich warten. Jetzt pass auf, Philipp. Ich habe dir doch erzählt, dass ich dieses Hagelkorn hatte, gell? Wo hattest du es nochmal? Ich hab's immer noch. Hier. Linkes. Da hatte ich's auch und ich hab's mir selber rausoperiert. Das habe ich dir erzählt, ne? Ja, das hat mich übrigens dazu animiert. Also, pass auf, jetzt erzähl ich dir, jetzt kommt alles raus. Ich hatte auf dem Rücken meine Talgdrüse. Hat man nicht über dem ganzen Körper Talgdrüsen, aus denen manchmal Pickel werden? Ja, aber wenn die so riesengroß werden, muss man sich die eigentlich aufschneiden lassen vom Dermatologen. Ach, Blödsinn. Doch, wenn das eine gewisse, also natürlich musst du es nicht machen, das stimmt. Ich hatte auch schon Beulen und richtig wehgetan haben, wo dann der Schnodder rausläuft, das gehört doch dazu. Ja, aber das war wirklich, also es war wirklich. Da freut man sich doch im höheren Alter drüber, wenn man ein bisschen Abwechslung lebt, wenn man auf den Rücken guckt und sieht so, wow. Wenn du eine richtige Talgdrüse hast. Ein bisschen Entertainment am Morgen. Ja, das ist dieses Knöchelgroß. Also wirklich knöchelgroß ist die. Ja, ja, hatte so, ich auch schon. Aber die kannst du in der Regel nicht mit dem Finger aufdrücken, so wie ein Pickel. Ich weiß, das ist stundenschmerzhaft, wenn überhaupt, aber was du auch machen kannst, ist da mit einer Nadel reinstechen. Ich habe mir 2 Kochlöffel genommen. Ah, sehr gut. Und die Chaka. Ich glaube, ich schon mal gehört. Zusammengedrückt und ich schwöre, ich habe noch nie so eine Explosion gesehen an meinem Körper. Das war wirklich eine unfassbare Schlammschlag-Widerstand. Das wird tolle Rezensionen auf iTunes geben. So, aber jetzt komme ich zu meinem Hagelkorn. Du hast mich nämlich animiert, als du gesagt hast, das hast du dir selber rausoperiert. Ja, habe ich ja auch. So, erfolgreich. Jetzt pass auf, da hast du mich zu animiert, dass ich das auch probiere. Und zwar, es ist immer so, wenn ich das mit den Fingern oder so mache, dann verletze ich mich dabei, also durch die Nägel, ist ja klar. Und mit dem Taschentuch, ich hasse das Geräusch von Taschentüchern auf Nägeln. Klingt das komisch, aber weißt du ungefähr, was ich meine? Nimm mal zwei Taschentücher zwischen die Finger und drück die so zusammen. Das gibt so ein komisches Geräusch, das kann ich nicht ertragen. Also habe ich geguckt, was habe ich, mit dem ich es machen kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wenn ich die Schere andersrum halte, ja, also praktisch dann mit den, wenn ich die Schere dann aufmache und mit den Griffen mir da oben ins Auge reinklemme und dann das zudrücke. Ja? Nein, so musst du das nicht machen. Jetzt Moment. Was ein Amateur. Das hat aber geklappt. Es hat dann auf einmal einen Schlag getan, muss man so sagen, einen Plop getan. Und dann ist mir erstmal das Auge extrem angeschwollen. Kann man sich angucken auf Ricky MMA auf einer in einer echt? Folge. Ja, da sieht man richtig, wie mein komplettes Auge hängt. Auf der linken Seite ist alles zugeschwollen, so dass mich Leute im Chat dann angeschrieben haben, was mit meinem Auge los sei. Aber das Problem ist, jetzt wo das wieder abgeschwollen ist, hängt mir im Augenlid so ein Zippel rum. Der nicht mehr weggeht. Das ist wie so ein Stück Hautfetzen, der da einfach rumhängt und nicht mehr weggeht. Das ist aber besorgniserregend. Ja, das gehört da, glaube ich, so nicht hin. Es ist wie so eine kleine Nase, die sich da in meinem Auge tummelt. Und dann hatte ich das Gefühl, na, es könnte natürlich sein, dass ich mir jetzt da irgendwie was kaputt gemacht habe, was man so noch bräuchte. Und habe dann richtig Angst bekommen, dass ich vielleicht nicht mehr gucken kann, Philipp. Ja, da musst du vielleicht doch nochmal zum Arzt gehen. Ich habe das aber auch eher, ich habe da ein ganz kleines Loch reingemacht und da ist da wie ein kleiner weißer Stein praktisch rausgekommen. Nee, bei mir kam leider nur Zeug raus. Ekelhafter Schmodder kam da raus. Hey, wir haben 13 Bewertungen. Auf iTunes. Oh, wir haben eine. Oh, lesen wir. 13 5-Sterne-Bewertung. Ja, gut, das ist überrascht. Ich habe übrigens mit Liebe, Sex und Zärtlichkeit haben wir, glaube ich, 6 oder 7 0-Sterne-Bewertung. Und nur echauffierte Hammer-Podcast, sagt der Jojo Action. Top, bitte mehr davon. Kann ich nur weiterempfehlen, macht weiter so. Eigentlich nur 4,5 Sterne. Das Abonnieren ging wie immer recht schnell. Die Verpackung wird etwas lieblos, aber das eigentliche Produkt ist zufriedenstellend. Verifizierter Hörer. Ja, dann eigentlich nur 4 Sterne wert. Hey Philipp und Ricky, was geht ab? Ich muss sagen, euer Podcast hat was, aber erst wenn man mal drin ist. So ein Intro und Outro, eine ordentliche Begrüßung können Wunder bewirken. Dann ist es verdammt schwer, wenn man nicht gerade iTunes benutzt, den Podcast zu finden. Man kommt nur auf so komische holländische Websites, wo es praktisch unmöglich ist, sich das schöne Teil aufs Handy zu ziehen. Bin jetzt extra, haben wir nicht ein RSS-Feed? Natürlich. Okay, im Notfall auf unserer Facebook-Seite. Ganz kurz, diesen Podcast, den gibt es überall, wo es sonst auch Podcasts gibt. Ich meine, das jetzt im Podcast zu erzählen, macht relativ wenig Sinn, denn die Leute, die diesen Podcast jetzt hören, die wissen wahrscheinlich, wie sie ihn abonnieren müssen. Schreibt noch weiter. Oh, na gut. Bin jetzt extra zum Laptop gegangen, um das mal loszuwerden, dass ihr daran bitte was verbessert. Ich werde in Zukunft weiterhin auf iTunes zurückgreifen müssen, um euch zu hören. Wie gesagt, sehr umständlich, wenn man Samsung-User ist. Philipp beschwert sich über Rechtschreibung. Ricky lacht und erklärt Philipp, dass er zufrieden sein soll, dass der freche, gut aussehende Typ überhaupt eine 5-Sterne-Rezension schreibt. Hoffe, dass mir Folge 3 gefällt, fand Folge 2 sehr gut, 4,3 von 5,0. Die Fußballstory fand ich sehr lustig und hoffe, zweimal übrigens, dass Ricky in Zukunft keine Probleme mehr auf dem Sitzplatz mehr haben wird. Philipp hat ja schon ein Bild. Das hat nichts mit Rechtschreibung, das hat was mit Grammatik zu tun, wenn überhaupt, was er hier macht. Ich habe ein Foto gesehen von der Frau, von der Frau, die der Ricky lieblos als Fotze bezeichnen kann. Die jetzt übrigens mit einem MeToo-T-Shirt rumläuft. Wäre schade ums Geld und Philipp, hau mal ein Intro und ein Outro und eine ordentliche Begrüßung in dein Side-Projekt Bob Ross. Dein Side-Projekt, schreibt er Side mit S-I-G-H-T. Ich ärgere ihn jetzt, ich hoffe, er merkt das. Man muss manchmal das dazu sagen. Wäre schade ums Geld und Philipp haben wir, bewirkt Wunder, dann klappt das auch mit dem Zuwachs von Zuschauern. Wünsche euch einen schönen Tag noch, falls ihr das bla bla bla bla bla. Toller Podcast, mehr Spaß, gutes Team, höre gerne die beiden, sehr sympathische Kerle. Bin gespannt, was da noch kommt. Von daher 3 Sterne, Quatsch. guter Start reinhören. Die deutsche Podcast-Szene hat ein neues Dreamteam. Komm, guck mal, warum fängst du an zu onanieren, während ich hier vorlese? Das finde ich ein bisschen taktlos von dir. Ja, kennt ihr das auch? Ihr habt mehrere Podcasts abonniert und würdet so gerne mal die Podcaster durchtauschen? Philipp Jordan und Ricky Palm waren für mich immer das perfekte Team, das kein Podcast zusammen hat. Freue mich unglaublich auf diesen Cast. Danke, Philipp. Dank Philipp habe ich jetzt eine 1 in Mathe. Toller Podcast, super, dass die beiden was zusammen machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir sehen über die Rechtschreib- und Grammatikschwächen hinweg. Jetzt kriegen wir bestimmt eine 1-Sterne-Bewertung oder eine 0-Sterne. Ich weiß ja nicht, was das Geringste ist, was man wir bekommt. Wir haben 13 5-Sterne-Bewertungen. Soll ich dir mal kurz sagen, wie es bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit? Pass auf. Wir haben übrigens auch noch Hörerpost bekommen. Echt? Ja, ich weiß nur nicht, ob du die vorlesen möchtest oder einfach nur. Weil ich habe einfach nur geantwortet, also auf eine sehr, sehr lange Nachricht mit: Hi Patrick, danke für deine Nachricht und die netten Worte. Weil ich immer nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Jetzt weiß ich nicht, ob du es dir mal durchlesen möchtest. Was soll das? Warum ist denn das Wort ganz kurz? Wo denn? Auf Facebook. Ich kann es dir aber auch kurz hier rüberschieben. Du kannst doch einfach vorlesen. Nee. Warum nicht? Ich geniere mich, wenn ich laut lesen muss. Pass auf, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, 13 Bewertungen, davon 7 Ein-Sterne-Bewertungen und 6 5-Sterne-Bewertungen. Wir haben, also wenn das ist polarisieren, ja. Wir haben praktisch gleich viel Null und gleich viel volle Dinger. Aber ich frage mich wirklich immer, wie das zu Ein-Sterne-Bewertungen kommt, weil das für mich was ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man sich hinsetzt und wirklich etwas mit einem Stern bewertet. Würde ich halt nie machen, weil ich würde halt ausmachen. Deswegen. Der eine ist sehr gönnerhaft, weil er sagt noch, dass er uns nicht, keine Angst, ich klicke nicht auf den Melden-Button, aber bestimmt viele andere, die das früher oder später hören werden. Es ist halt so, ja. Was will er denn melden? Was macht ihr denn da? Das Konzept, kennst du den Film The Aristocrats? Diesen Film, wo die ganzen Comedians so geschmacklos wie möglich so einen ziemlich schwachen Witz erzählen? Nee. Den musst du dir angucken, den gibt's auch auf YouTube, den wirst du lieben. Das ist ein sehr einfach gestrickter Witz, wo eine Gruppe, entweder eine Familie oder Geschwister oder was weiß ich, einen Act aufführen und man beschreibt den Act. Und das ist das, was jeder Comedian selber improvisiert macht. Und am Ende fragt der Typ, dieser Showtyp, und wie heißt dieser Act? Dann sagen sie, The Aristocrats, also die Aristokraten, weil es eben gar nicht zusammenpasst, ja. Mhm. Und dann gibt's auch ein paar, die drehen den Witz um. Die sagen dann so, zwei Geschwister spielen Klavier auf der Bühne. Und wie heißt euer Act? The Motherfucking Cocksuckers oder so. Weißt du, wo es dann umgedreht ist? Aber im Grunde ist es immer derselbe Witz. Und es geht eigentlich nur um so geschmacklos abzugehen wie möglich, ja? Da gibt's eine DVD von, ja? Also der George Carlin, alle gehen damit ab. Und eigentlich ist der Podcast, den wir machen, ist, wir lesen echte alte Leserbriefe vom Dr. Sommer aus der aus der Bravo vor. Aber das gibt's doch schon. Ja, warte, aber gibt's es schon. Ja. Nee, egal, da gibt's es halt schon. Und beantworten das so politisch unkorrekt wie möglich. Ah, okay, das gibt's noch nicht. Ach so, nee, es geht nicht nur um die Briefe, es geht vor allem um das Beantworten. Okay. Und dann wird halt auch mal einem 13-jährigen Mädchen, was endlich das erste Mal haben wird, empfohlen, wenn sie keinen Freund hat, dann soll sie doch ihren Vater fragen und solche Sachen. Ja. Und da geht den Leuten halt zu weit. Aber es gibt kein geschmacklos, zu geschmacklos. Weißt du, was ich meine? Es gibt keine Grenze für Humor. Gibt's nicht. Da gebe ich dir recht, aber eins ist klar, es gibt natürlich immer Leute, die irgendwann an ihre Grenze kommen und das euch mitteilen wollen mit dieser 0- oder 1-Sterne-Bewertung. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also natürlich gebe ich dir recht, du kannst das ein Stück weit dann nicht verhandeln, aber du kannst natürlich auch nicht erwarten, dass er sich dann oder die sich dann zurückhalten mit ihren Bewertungen. Das ist halt immer so in der Welt, dass es Leute gibt, die sich daran irgendwie, ja, aufgeilen und dir dann halt einfach einen reinwürgen wollen, indem sie eine schlechte Bewertung schreiben oder wirklich so Social Justice Warrior den Opfern zur Hilfe springen möchten. Hast du die Dinge jetzt gekriegt da, die Nachricht von Facebook? Ja. Die ist zwar lang, aber weiß ich nicht, vielleicht kann man diesen Menschen dann auch hier mal so ein bisschen. Den lesen wir das nächste Mal vor, es ist nämlich jetzt auch schon wirklich spät, aber ich finde es einen sehr interessanten Post und. Siehste, und jetzt, das ist das, das, pass auf jetzt, hier, Hörerkritik, Happy Day Hörerkritik. Das hast du nämlich beim Happy Day Podcast auch schon ein paar Mal gemacht. Und dann muss man 5,5 Wochen warten, bis dann endlich der Scheiß vorgelesen wird und dann interessiert es keinen mehr. Jetzt muss man das halt, lies es doch einfach kurz vor. Mein Gott, diese 10 okay, Minuten. Kurz. Okay, ich lese es vor. Hey Philipp und Ricky, ich möchte, aber das ist ein Happy Day Hörerkritik oder was? Okay, ich möchte euch zu eurem neuen Podcast gratulieren. Ihr harmoniert großartig und es ist stets eine Freude, euch zuzuhören. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört und fand insbesondere euren Gedankenaustausch über Facebook-Freunde und Filterblasen sehr interessant. Ich persönlich habe mir ganz bewusst eine sehr heterogene Filterblase geschaffen. Einerseits, um mich zu reiben und im Zweifel Parodie zu bieten und andererseits, um nicht in meiner eigenen gedanklichen Soße zu schwimmen und mich selbst und meine Einstellung zu hinterfragen. Ich habe gerade eure letzte Folge gehört und fand insbesondere eure Gedankenaustausch über Facebook-Freunde und das ist zweimal. Ich habe dabei Menschen von ganz links bis ganz rechts in meiner Filterblase und manche Einstellungen sind wirklich schwer zu ertragen, bisweilen aber auch grotesk. Ich lösche nie Leute aus meiner Freundesliste. So habe ich etwa einen Typen, den ich mal vor Jahren auf einer Silvesterparty kennengelernt habe und danach nie wieder persönlich getroffen habe. Dieser Mensch scheint dermaßen in einer rechtsverschwörungstechnischen Denke gefangen zu sein, dass es lustig sein könnte, wenn es nicht so ernst wäre. Wer hätte gedacht, dass es wirklich Leute gibt, die vor Chemtrails Angst haben? Bei solchen Leuten wird Hopfen und Malz verloren sein. Ich glaube, es gibt aber auch Grenzfälle. Gerade Leute, die nicht verbohrt sind, aber irgendwie mit einem Bein im rechten Lager stehen, sollten den Kontakt zu demokratischen, progressiven Leuten nicht verlieren. Auf politischer Ebene, mir ist eine CSU lieber, die sich irgendwie auf eine Jamaika-Koalition einlässt, als komplett auf AfD-Linie einzuschwenken. Ich bin im Übrigen wohl auch Opfer von Philipps Facebook-Säuberungsaktion geworden, weil er mein AfD-Like entdeckt hat. Wenn ich Facebook schon damals aufmerksamer benutzt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch entdeckt, dass man statt Like auch einfach abonnieren kann, um dem geistigen Unsinn zu folgen. Das gilt übrigens für alle im Bundestag vertretenen Parteien, bei denen ich jetzt das Like in ein Abo verwandelt habe. Also macht weiter so, super Podcast. Kleine Anekdote für Philipp noch zum Schluss, als ich den Happy Day Podcast vor etwa einem Jahr entdeckt habe, habe ich sämtliche Folgen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört. Nach circa 100 Folgen verteilt über einige Monate habe ich dann die neueste Ausgabe in normaler Geschwindigkeit gehört. Ich hatte das Gefühl, ihr seid auf Valium. Seitdem höre ich sämtliche Podcasts grundsätzlich in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Beste Grüße aus Berlin, Patrick. Also es tut mir leid, dass ich dich gebannt habe, aber warum likest du dann auch AfD? Ich finde es ja im Grunde hoch Dings. Ich habe übrigens auch libertäre Leute in meiner Freundesliste und sehr rechtskonservative. Ich banne auch niemanden, solange er mich nicht extrem nervt und versucht unnötig mich irgendwas sich an mir irgendwie, keine Ahnung. Ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen, aber ich banne auch mal jemanden, wenn er mir auf den Sack geht. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass man jemanden rausschmeißt, mit dem man. Ich meine, im privaten Leben, ja, also praktisch im Real Life sozusagen, machst du ja auch nichts anderes. Wenn du mit jemandem nicht mehr so gut klarkommst, gehst du mit dem ja auch kein Bier mehr trinken. Und warum das in unserer Welt heutzutage Nein, so. Aber in dem Fall tut's mir leid, weil derjenige ja scheinbar einfach nur von allen, ich zum Beispiel, was er macht, ist das, was ich auch mache, nämlich zum Beispiel, dass ich Fox News jeden Tag check und nicht nur CNN und MSNBC und BBC und Spiegel, sondern ich gucke jeden Tag, wie bewertet Fox News diese Nachricht oder kommt die da überhaupt vor und was haben die für Nachrichten? Und dann guck auf CNN, kommt die Nachricht wieder gar nicht vor, die bei Fox News ganz groß ist. Sprich, das ist ja grundsätzlich auch cool. Ich habe auch echt jemanden, einen Happy Day-Hörer, der schwer konservativ ist und am liebsten den Staat abschaffen wollte und libertär und bla bla bla. Und den mag ich einfach. Und warum sollte ich den rausschmeißen? Solange er nicht, wenn ich ihm sag, hey, das ist aber eine sehr asoziale Einstellung von dir, willst du damit etwa sagen, dass die Armen alle verrecken könnten? Mir nicht kommt, der gute Geschmackspolizist kommt an, bin ich jetzt ein Nazi oder so. Wenn er so eine Scheiße nicht macht, sondern einfach bei der Diskussion bleibt und zu Punkten steht, warum sollte ich ihn rausschmeißen? Ich mag den Typen, der ist cool, weißt du? Ja, aber ich meinte jetzt, ohne jetzt großartig hier ins Detail gehen zu wollen, auch andere Fälle, wo du Leute dann, sag ich mal, auf Facebook entfolgt bist oder wie nennt man das auf Facebook, entliked oder keine Ahnung. Und erst unfriended und dann geblockt, weil einfach oder das so. Generve nicht aufgehört hast. Ja, übrigens, ich nee, hab nee, nee, nee, nee, keinen Namen nennt oder irgendwas, nicht jemanden noch mehr. Ja, das stimmt. Also, oh gut. Ja, aber ich habe mich natürlich gefreut, dass der Patrick hier so ausführlich berichtet hat. Ich bin damit noch gar nicht so richtig vertraut, weil in meinem Podcast bislang die Nachrichten dann relativ kurz gefasst wurden und sich immer nur sehr inhaltlich auf ein Thema und dann halt eben kurz gefragt auf ein Thema bezogen haben. Aber ich freue mich natürlich, wenn dir so lange Nachrichten eintreffen, Philipp. Also wenn in Zukunft Leute weitere Ratschläge und Tipps und Meinungen kundtun wollen, können sie die natürlich uns schicken auf Facebook. Mathelehrercast@mathelehrercast. Also er kann mich übrigens gerne, weil das ist ja in dem Fall wirklich ein Missverständnis. Ich weiß nicht, ob er mir noch eine Nachricht schreiben kann. Ich glaube nämlich nicht, weil ich habe ihn wahrscheinlich geblockt. Dann soll er, dann du kannst doch aber auf unsere Seite. Ich blocke auch so Typen, die ich gar nicht kenne und die meine Podcasts hören. So was weiß ich, da irgendein Busfahrer hatte ich letztens, der dann irgend so eine komische Nachricht mit irgendwelchen bösen Nafris, die was weiß ich, angeblich alle Frauen vergewaltigen oder sowas. Und er dann so, oh, Sauerei, und so eine Nachricht, wo ich halt nur einmal gerade drauf zugucken muss, um zu sehen, dass es so eine Fake News aus ganz komischen Quellen ist. Da habe ich einfach nur so, und tschüss, habe ich da noch geschrieben und habe ihn geblockt, weil ich gedacht habe, ich habe noch nie mit dem Wort gewechselt, weiß nicht, wer er ist. Es tangiert mich nicht. Und ich habe inzwischen auch eine extreme Lockerheit angelegt, inwiefern mich was tangiert und nicht. Also ich mir geht in Sachen am Arsch vorbei. Patrick, schreib mich an auf Facebook, also auf der Mathelehrerseite, dann stelle ich einen Kontakt zwischen Philipp und dir her und dann. Ich wäre gerne wieder mit ihm auf Facebook befreundet, weil er ist ein sehr sympathischer Mensch ist. Mathelehrer mit Mundgeruch, der Cast, der die Probleme da behebt, wo sie entstehen, nämlich an der Wurzel. Und Philipp, ich würde mal behaupten, dass wir jetzt durch sind. Jetzt sind wir durch. Ich würde auch behaupten, jetzt sind wir total durch. Mann, sind wir durch. Wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Tag. Philipp, dir wünsche ich den schönsten Tag. Und dir auch. Scheiße. Wer kriegt den jetzt von uns beiden? Weil ich habe ihn dir eigentlich schon gedanklich vorher gewünscht. Du liegst zuerst auf. Nein, ich. Also, wir hören uns hoffentlich bald wieder mit übrigens das wahrscheinlich Anekdoten von AC Berkut 75. Jetzt gleich. Okay. Geile Schlägerei. Gehst du hin? Gehst du live hin? Ja, ich gehe jetzt hin. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt Moment mal, das muss man jetzt mal, kann man auch mal auf die Pauke hauen. Ich bin da als Pressevertreter angeheuert worden. Ja, ich halte nämlich die Fahnen hoch. Weißt du was? Das, was du jetzt hast, ist das, was meine Kinder bringen sich nebenbei um, ist dasselbe, was ich hatte, als ich meinen ersten Testschuh bekommen habe. Gefreut habe, wie er meinen ersten Testschuh. Oder dass ich ein Testabo bekomme, ein Testschuh zum Laufen. Ach so, Testschuh, ja. Und ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird. In 2 Jahren müssen die dich bezahlen. Muss sagen, ich wurde auch von der UFC schon für ein Event eingeladen in Berlin. Das war jetzt einfach so ein bisschen, das ist in dieser MMA-Szene jetzt nicht so, dass da kann man aber eingeladen. Du wirst dafür irgendwann bezahlt werden. Ach so, aber ich würde mich schon freuen, wenn wir beide auch noch in 2 Jahren hier sitzen und uns unterhalten über unser Leben. Das wäre für mich die größte Bezahlung. In diesem Sinne, das wird passieren. Tschüss. Tschüss. Boom.